Er sieht vor der weichen, blassrosa Tapete brillant aus. Lieber Herr Munk, wenn Sie wollen, können wir übermorgen, Donnerstag 1 Uhr, in der Viktoriastraße anfangen. Ich habe zwar Donnerstag nur eine halbe Stunde frei, an den späteren Tagen aber eine Stunde. Sie werden wohl eine große Leinwand nötig haben. Ich glaube, ich habe 1,82 Meter. Mit freundschaftlichem Gruß, Ihr W. Rathenau. Das Porträt, das in den folgenden Sitzungen entstand, zeigte einen Großbürger, bei dem doch die herausfordernde Haltung eines Halbstarken durchscheint. Die Breitbeinigkeit, die Zigarre in der rechten, die linke in der Hosentasche. Vor allem aber ist es der abschätzende Blick, der trotzdem kaum nach außen geht, sondern nach innen. Sinnierend, beschäftigt, möglicherweise auch mit sich selbst. Trotzdem die Umgebung auf Distanz haltend, unerlöst. Das Gegenteil von gediegen, in sich ruhend. Auch der perfekt geschnittene dunkle Anzug, der makellos weiße, streng geknöpfte Kragen und die Maße eines Bildes, das in dieser Größe Herrschern vorbehalten war, schafften es nicht, Rathenau die Gelassenheit eines in der Tradition seines Milieus aufgehobenen Aristokraten zu geben. Edward Munk, einer der mächtigsten Pioniere der Moderne, einer, dem es darauf ankam, das sogenannte zweite Gesicht eines Menschen zu malen, porträtierte Rathenau als einen Herrn, zweifelsohne, aber als einen Herrn, der schwierig schien, bis zur Grenze der Fremdheit, fremd, möglicherweise auch sich selbst. Harry Graf Kessler, der große europäische Dandy, Mäzen und Kunstenthusiast, der nun wirklich jeden kannte, der die Moderne vorantrieb, zwischen Wien, London, Paris und Berlin. Kessler also, der eben auch mit Munk freundschaftlich verkehrte, beschrieb den jüdischen Großbürger und mächtigen Industriellen mit einer starken Neigung zu den schönen Künsten ähnlich, wie Munk ihn malte, als Fremden. Ein sehr großer junger Mann, der durch seine anormale Kopfform, die mehr negerhaft als europäisch aussah, auffiel. Tiefliegende, kühle, rehbraune, langsame Augen, eine tiefe Stimme, eine pastorale Sprechweise bildeten die etwas unerwartet künstlich wirkende Fassung für eine blitzende Gedankenfülle. Man stieß auf ihn in der Hofgesellschaft, wo jeder jeden kannte, zunächst als Fremden. Ein eigenartiger Fremder war das, gewiss. Eine massive Kraft ging von ihm aus, konstatierte Kessler, zugleich aber irgendeine Schwäche, vielleicht, man wusste nicht, einer überzarten Haut. Ein Fremder, der sich mühte, dazuzugehören und trotzdem Außenseiter blieb, trotz seines Geldes, trotz seiner enorm mächtigen und wichtigen AEG, trotz seiner weltweiten Verbindungen, trotz seiner Bildung. Das Trotz war gleichzeitig ein Wegen. Das Geld, die AEG, die weltweiten Verbindungen, auch seine Bildung und Belesenheit ließen ihn abgehoben erscheinen, nicht zugehörig zu den Deutschen. Etwa im Gegensatz zu Helfferich, seinem deutschnationalen Erzfeind, oder Ebert, dem gegängelten Sozialdemokraten. Sogar Max Liebermann, sein Onkel, ein streitbarer Maler und Jude, war mehr zugehörig als er, Rathenau. Er hatte sich für die Malerei entschieden, gekämpft und seinen Platz gefunden. Er hatte Freunde und Feinde. Rathenau hatte fast niemanden. So jedenfalls malte ihn Munk. So jedenfalls beschrieb ihn Kessler, einer seiner wenigen Gefährten. Wir sollten aufhören, Interieurs mit lesenden und strickenden Frauen zu malen. Wir sollten lebendige Menschen malen, die atmen und fühlen und leiden und lieben, hatte Munk für seine Kunst gefordert und Rathenau als mächtigen Alien gedeutet. Rathenau war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Der Kunstsachverständige seines Vertrauens, Albert Kollmann, hatte die Sache eingefädelt, indem er Munk wissen ließ, dass Rathenau wolle, dass die Sache schnell über die Bühne gehe und das Ergebnis gefällig sein solle. »Er denkt daran«, schrieb Kollmann, »dass Sie vielleicht sein Bild malen sollen, wenn es nicht zu viel Zeit braucht. Ich sagte ihm, dass Sie es wohl schnell machen können und habe natürlich sehr dazu animiert.« In seinem Salon ist schönes Licht und er sieht auf der weichen, blassroten Tapete brillant aus. Sie können bei ihm malen. Rathenau ließ sich darauf ein. Er und Munk kamen gut miteinander aus, die wenigen Nachmittage in Berlin im Januar 1907. Nur als sich Rathenau dann selbst auf der Leinwand sah, war er wenig begeistert. Jedenfalls nicht derart zufrieden, wie sich dies Kollmanns gewünscht hätte. »Ein ekelhafter Kerl, nicht wahr?« Das hat man davon, wenn man sich von einem großen Künstler malen lässt. Da wird man ähnlicher, als man ist, sagte Rathenau über das Porträt. Anerkennung über die seherischen Fähigkeiten Munks schwang da durchaus mit. Aber ins Haus, in die Villa an der Königsallee im Grunewald, sollte das Bild auf gar keinen Fall kommen. Es wurde erst einmal zwischengelagert und verschwand später möglicherweise auf dem Dachboden der Villa. Dorthin, wo Rathenau jene moderne Kunst hinverbannte, die er zwar kaufte und unterstützte, in deren Anwesenheit er sich jedoch nicht sonderlich wohl fühlte. Rathenau wollte Teil der kulturellen Moderne sein. Als extrem wacher Teil seiner Generation begehrte er damit auch gegen die Generation der Väter auf und deren Kultur, diesem muffigen Verharren tief im 19. Jahrhundert. Bereits 1893 kaufte er für 100 Mark in Berlin ein frühes Gemälde des armen, verhungerten Munk mit dem Titel »Regenwetter in Christiania«, wie er seinem Bruder Erich wenig begeistert schrieb, weshalb Erich nahelegte, sich an der Summe zu beteiligen. Trotzdem war er der erste Prominente Berlins, der sich dazu entschlossen hatte, etwas von diesem als verdorben und gefährlich verschrienen skandinavischen Künstler zu erwerben. Nur ein Jahr zuvor war es bei Munks erster Ausstellung in Berlin zu Ausschreitungen gekommen. Der Verein Berliner Künstler hatte Munk eingeladen. Der Verband wurde geleitet von dem vom Kaiser protegierten konservativen Maler Anton von Werner. Mit großem Eifer porträtierte von Werner, der als Stubenmaler ausgebildet war, das preußische Establishment seiner Zeit. Er war ein Emporkömmling, folgsam und servil, und er hatte überhaupt keine Probleme damit, der herrschenden Klasse einen verklärenden, prunkvollen Spiegel vorzuhalten. Er liebte das. Und um noch mehr zu punkten bei den Herrschaften, die über ihm standen, malte er gerne Historienbilder, die Preußens Herrscher in eine Reihe mit den Großen der Weltgeschichte stellten. So wie die Krönung von Wilhelm I. zum Kaiser der Deutschen 1871 in Versailles. Donnerwetter, dieser von Werner, hatte ein ganz feines Auge und er wusste, was sich gehörte. Donnerwetter! Allein der Name Impressionist war ein Schimpfwort in Berlin dieser Zeit. Und von Werner teilte dieses Urteil mit ganzem Herzen. Frankreich hatte man besiegt. Nun gut, es gab noch Paris. Aber auch dieser sündigen, chaotischen Metropole würde das wohlgeordnete Spree-Athen eher früher als später den Rang ablaufen. Und dann würden ja diese Kleckser und Erneuerer, die gar nicht richtig malen konnten, sehen, wo sie blieben. Vergessen in einem dunklen französischen Hinterhof der Geschichte, erstickt an einer Auster. Aber dann waren diese jungen Männer aus dem Norden, die Ibsens und Strindbergs, ja doch sehr in Mode gekommen. Ihre Psychodramen waren nicht das, was von Werner gerne sah, aber als total rückwärtsgewandt wollte er sich auch nicht präsentieren. Er war ja schließlich ein Schöngeist, und wenn diese Note in ihm angespielt wurde, dann war er nun ja eben empfänglich. Empfänglich und immer bereit, seiner Eitelkeit einen Dienst zu erweisen. Edvard Munk war genau so ein Fall. Immerhin kein Franzose, muss von Werner gedacht haben, und er setzte seine Unterschrift unter die Einladung an Munk. Die Reaktionen auf Munks Bilder im offiziellen Berlin waren dann aber vernichtend. Adolf Rosenberg, ein anerkannter Kunstkritiker, stimmte ganz mit der Meinung der besseren preußischen Gesellschaft überein, als er Munks Arbeiten verriss. »Exzesse des Naturalismus«, schimpfte Rosenberg, »wie sie in Berlin niemals zur Ausstellung gelangt sind. Was der Norweger in Bezug auf Formlosigkeit, Brutalität der Malerei, Rohheit und Gemeinheit der Empfindungen geleistet hat, stellt alle Sünden der französischen und schottischen Impressionisten wie der Münchner Naturalisten tief in den Schatten. Man solle bitte kein Wort mehr in Berlin über die Munkschen Bilder verlieren, weil sie mit Kunst nichts zu tun hätten. Das Publikum tobte vor Entrüstung, aber keiner tobte lauter als von Werner, der ehemalige Stubenmaler, der sich durch seine Eitelkeit hatte verführen lassen, seine Unterschrift unter die Einladung an Munk zu setzen. Von Werner rief, die Ausstellung sei ein Hohn auf die Kunst und eine Schweinerei und eine Gemeinheit und erklärte das Spektakel für geschlossen. Bilder abhängen, Tür zu, Feierabend. Als dann einige wenige Künstler den Einwand vorbrachten, dass man einen offiziell Eingeladenen nun nicht einfach so wieder rausschmeißen könne, rastete von Werner aus. Er wurde hysterisch. »Das ist mir ganz egal«, rief von Werner, »die Ausstellung wird geschlossen.« Es folgte eine Keilerei im Saal. Munk wurde in Berlin behandelt wie ein Verbrecher Und in dieser aufgeheizten Stimmung ein Bild ausgerechnet von diesem Künstler zu kaufen, war eine Provokation. Vielleicht tat es Rathenau auch aus diesem Grunde. Er wollte nicht zu den Rückständigen gehören, sondern zum Fortschritt. Fest steht, dass er auch dieses Bild nicht bei sich zu Hause haben wollte. Er gab es weiter an den jüdischen Kunsthändler Paul Kassierer, der sich später mit dieser Dauerleihgabe schmücken, aber sie eben auch nicht verkaufen durfte. Rathenau war auch hier ein Zerrissener. Von seiner Mutter Mathilde hatte er ein hohes ästhetisches Empfinden geerbt und sie hatte ihn angespornt, diesem zu folgen. Klavierspielen lernte der Junge, er schrieb Gedichte, er zeichnete und malte. Max Liebermann hatte das Talent seines Vetters erkannt und ihn ebenfalls ermutigt. Aber letztendlich waren die Kräfte, die ihn in die Chefetagen der Industrie zogen, stärker gewesen. Rathenau selber waren diese Weichenstellungen durchaus bewusst. Mich wiederum ermutigte Max zum gleichen Beruf, doch zog es mich stärker zu den Natur- und Geisteswissenschaften, und während ich den Verzicht auf ein Doppeldasein langsam verschmerzte, stärkte es mich, schöne Stunden in seiner Werkstatt am Landwehrkanal zu verbringen und Werke entstehen zu sehen, die meiner Vorstellung von einer werdenden Kunst entsprachen. Diesen Schritt vom Selbstschaffenden zum Betrachtenden und Sammelnden tat Rathenau offensichtlich sehr bewusst. Aber tief drinnen blieb immer ein Vorbehalt gegen das ungestüme, wilde, impressive und expressive der modernen Kunst seiner Zeit. Etwa 30 bis 40 Bilder erwarb Rathenau im Laufe seines Lebens, aber ein passionierter Sammler war er keineswegs. Die meisten Erwerbungen sperrte er weg auf den Dachboden oder gab sie an Freunde wie Paul Kassierer. Künstler wie Munk ließ er nur an sich heran, weil ihm dazu geraten wurde. Ihm selbst waren die Werke unheimlich, ihre Farben erschreckten ihn. Wenn er ganz ehrlich war und in den Briefen an seine allerengsten Vertrauten, zum Beispiel Lilli Deutsch, war er es gelegentlich, dann war moderne Kunst einfach nicht sein Ding. Wenn, dann sollten das Impulsive und Originäre dieser Moderne eingehegt und gezähmt sein. Dann vielleicht, aber auch dann nicht richtig gerne. Schon gar nicht dieser Munk, der ihn zu einem ekelhaften Kerl machte. Aber sich gegen Munk und seinesgleichen zu wenden, war auch nicht schlau. Also das schauerliche Zeug an Kassierer weitergeben oder auf den Dachboden. Und Lilli Deutsch per Brief zuflüstern, so sehr ich das Gewaltsame in der Kunst oder vielmehr das Gewaltsame durch die Kunst gebändigt, dankbar hinnehme, gewaltsame, aufgeregte, steile Kunst ist mir nicht gemäß. Bei aller Interessiertheit an den Bewegungen seiner Zeit blieb Rathenau im Inneren ein auf Gediegenheit und Ebenmaß wertlegender Preuße. Die im Bildungsbürgertum fortlebenden Ideale von mehr Sein als Schein, von Zurückhaltung und einer gewissen Bescheidenheit teilte er, wenn es um die Einrichtung seines Hauses in der Königsallee oder um die Renovierung seines klassizistischen Schlosses in Freienwalde ging. Die Beherrschung der Emotion, die Kontrolle von Stimme und Mienenspiel, das alles war ihm von früh an in Fleisch und Blut übergegangen, und er sah überhaupt keinen Anlass, sich durch Leute wie Munk von diesem Korsett der Bürgerlichkeit zu befreien. Möglicherweise auch, weil in seinem Inneren Kräfte miteinander rangen, die durchaus stark waren, und nur ein Halt am gediegenen Rathenau die Stabilität gab, durch aufgewühlte Zeiten und Umbrüche zu steuern. Zwar sollte laut Friedrich Nietzsche ein wahrhaft gebildeter Mensch stets bereit sein, die Erstarrungen und Verkrustungen der Kultur zu durchbrechen, aber Rathenau, so sehr er Nietzsche auch schätzte, war dazu nicht wirklich bereit. Das erkannte auch sein Freund und Biograf Harry Graf Kessler, als er über Rathenau schrieb, er hatte Freude an hübschen, übersichtlichen, sauberen Kunstwerken, die nach einem historisch erprobten Stil und überschaubaren Regeln hergestellt waren. Darüber hinaus versagte sein Kunstgefühl. Versagen des Kunstgefühls war ein harter Ausdruck, und Kessler, der mit Rathenau befreundet war und ihn wohl auch ein bisschen beneidete wegen dessen machtvoller Position in der europäischen Industrie, projizierte hier auch sein eigenes Unwohlsein gegenüber der Moderne auf den reservierten Großbürger. Aber all diesem Unwohlsein zum Trotz, all den auf den Dachboden abgeschobenen Bildern widersprechend, gab es in Rathenau einen unglaublich starken Drang, dem Geist der Zeit nahe zu sein und diesen mitzuprägen. Das geschah eher in seinen Büchern und Zeitungsartikeln, aber auch in vielen Briefen. Er wollte dazugehören zu den fortschrittlichen, streitbaren Köpfen seiner Zeit, bemühte sich unendlich um Schriftsteller wie Gerhard Hauptmann, Frank Wedekind, aber auch Hugo von Hofmannsthal und um den sehr von ihm verehrten Stefan Zweig. Wedekind begleitete er sonntags mit dem Auto durch Potsdam, damit dieser als autoloser Mensch die Sehenswürdigkeiten Preußens mit Ruhe und Schönheit, wie Wedekind gefordert hatte, genießen konnte. Mit von Hofmannsthal tauschte er sich literarisch aus, vor allen Dingen über Bücher, die sich kritisch mit der zunehmend mechanisierten Welt des Westens auseinandersetzen. Wir leiden unter der Herrschaft von Zweck und Verstand. Blut und Gesinnung, Seele und Fantasie werden uns die neuen Welten bauen, beschwor er den Zivilisationsmüden von Hofmannsthal. Vor Gerhard Hauptmann schließlich kniete er dann nieder. Ihm schickte er seine eigenen Manuskripte vorab, nicht damit er sie beurteilte oder sich dazu äußern sollte, sondern nur, damit er diese mit seinem Blick adelte. »Sehr geehrter Herr Hauptmann«, schrieb er diesem, nachdem er einer Lesung in der Wohnung Hauptmanns hatte beiwohnen dürfen, »ich danke Ihnen für einen unvergesslichen Abend und bleibe erfüllt und bewegt von Ihren wunder- und rätselvollen Werken. Wollen Sie mit Ihrer Frau Gemahlin mir noch ein paar Stunden schenken?« Dann listete Rathenau wie ein Hausmeister die freien Stunden in der Woche auf, an denen er die Hauptmanns bewirten könnte. Rathenau liebte diese fortschrittlichen Kreise der literarischen Welt und er tat einiges dafür, um als ihresgleichen wahrgenommen zu werden, dazu zu gehören. Er hielt Hof im Automobilclub, hatte einen Tisch im Adlon und lud zu sich nach Hause ein. Erst in die Fünf-Zimmer-Wohnung in der Viktoriastraße, später in seine Villa in der Königsallee und nach Freienwalde in sein Schloss. Ob seine Ausführungen von Elektrizitätszentralen oder von Bankbilanzen handelten, lobte Kessler herablassend, immer klangen sie aus seinem Mund wie Märchen aus Tausend und einer Nacht oder wie ein Brillantfeuerwerk. Nur immer bliebe er etwas fremd wie ein Prinz aus dem Morgenland, der jede allzu intime Annäherung fürchtet. Widerspruch verstimmte ihn. Ein Angriff konnte ihn aus der Fassung bringen, deswegen sprach er am liebsten selbst. Mit Peter Behrens förderte er als Architekten einen der modernsten Vertreter seiner Zunft für die AEG, ließ ihm gewaltige Industriehallen bauen. Aber wegen dieses vielfältigen Engagements war Rathenaus Betriebsamkeit auch einigen Zeitgenossen aus der Kultur suspekt. Zu diesen Zeitgenossen gehörte Robert Musil, der berühmte Romancier aus Wien. In Musils Monumentalwerk »Der Mann ohne Eigenschaften« gibt es einen Doktor Arnheim, einen beflissenen Deutschen, der es schafft, der Wiener Aristokratie gehörig auf den Geist zu gehen. Ein Mann der vielen Attitüden, geübt in vielen Disziplinen, aber was sein wahrer Kern ist, blieb den Mitmenschen ein Rätsel. Auch ein Mann ohne Eigenschaften, eine Nervensäge. »Er war ein Mann großen Formats«, schrieb Musil über diesen Dr. Arnheim. »Seine Tätigkeit breitete sich über Kontinente der Erde wie des Wissens aus. Er kannte alles, die Philosophen, die Wirtschaft, die Musik, die Welt, den Sport. Er drückte sich geläufig in 5 Sprachen aus. Die berühmtesten Künstler der Welt waren seine Freunde, und die Kunst von morgen kaufte er am Halm zu noch nicht hinaufgesetzten Preisen. Er verkehrte am kaiserlichen Hof und unterhielt sich mit Arbeitern. Er besaß eine Villa im modernsten Stil, die in allen Zeitschriften für zeitgenössischen Baustil abgebildet wurde, und ein wackeliges altes Schloss irgendwo in der kargsten adeligen Mark, das geradezu wie die morsche Wiege des preußischen Gedankens aussah. Der Mann, von dem hier die Rede war, glich bis in die morsche Wiege des preußischen Gedankens Walter Rathenau, den Musil als »Vereinigung von Kohlepreis und Seele« verspottete. Neue Sachlichkeit. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann hatte seine besten Tage als Politiker bereits ein paar Jahre hinter sich, als er sich am Pfingstsonntag 1922 mit seiner Tochter Luise und Enkelin Johanna zu einem Spaziergang auf die Kasseler Wilhelmshöhe aufmachte. Ein wenig die Beine vertreten und den Frühsommer schnuppern, nichts groß Anstrengendes. Scheidemann trug seinen schwarzen Rock. Sein strafgekämmtes Haar wurde vom Wind gezaust. Sonst schien alles ruhig. Trotzdem packte Scheidemann, OB von Kassel, seinen Revolver ein, einen Browning. Man wusste ja nie, Verrückte kannten keine Feiertage. Die Hetze gegen Scheidemann war enorm. Drohungen gingen ihm mit solcher Regelmäßigkeit zu, dass seine Frau begann, den Briefträger abzufangen, um die Schmähbriefe und die aufpeitschenden Zeitungsartikel gegen ihren Mann auszusortieren. Sie wusste, er würde sich aufregen, und diese Art Zusatzstress wollte sie ihm ersparen. Denn Philipp Scheidemanns Krankenakte war lang. Erst im März hatte er 6 Wochen in einer Klinik zubringen müssen. Der Magen, ein hartnäckiges 12-Finger-Darm-Geschwür. Die Polizei kümmerte sich durchaus um die Sicherheit des Politikers, indem sie ihm schriftliche Anweisungen gab, wie er sich selbst schützen könne, ohne die Polizei bemühen zu müssen. Erstens, dauernder Verschluss der Fenster im Erdgeschoss bei Dunkelheit. Zweitens, die Fenster der Wohnung sind mit Vorhängen zu versehen, die für elektrisches Licht undurchlässig sind, damit keine Beobachtung von draußen möglich ist. Drittens, stets unauffällige Begleitung durch einen Bekannten. Beide Herren Hand an den schussbereiten Waffen in der Tasche. Selbstverteidigungsgriffe zur Abwehr bei Schlag, Stich, Schuss. Viertens, unauffällige Beschaffung einer leichten Panzerweste. Fünftens, Entfernung oder scharfe Beobachtung der Büsche am Wilhelmshöher Platz. Auch Scheidemann wurde von der Rechten als Novemberverbrecher gescholten. Ihn zu töten galt bei den Völkischen als gute Tat. Applaus war den Tätern sicher, Strafe von Staat und Justiz nicht, wenn alles gut ging. Schön behaglich im Walhalla des Dolchstoßes. Jemanden niederzuschießen war eben in den völkischen Kreisen durchaus eine romantische Tätigkeit, so beschrieb es Friedrich Wilhelm Heinz. Aber es war keine Gefahr zu erkennen, als Scheidemann auf der Wilhelmshöhe dahinschritt. Den Frühsommer atmend, die Tochter Luise mit Nichte Hanna, 20 Meter hinter ihm spazierend. Was nun geschah, beschrieb Friedrich Wilhelm Heinz, der selber nicht dabei war, später angewidert als neue Sachlichkeit. Heinz, der selbst schriftstellerische Ambitionen hatte und gerne so etwas wie der deutsche Gabriele D'Annunzio geworden wäre, der faschistische Dichter, den er bewundernd zitierte. Aber Heinz war nur ein pompöser Blechnapftrommler. Er schrieb einen trostlos wichtigtuerischen, pathosüberladenen Stil. Früh-Nazi-Kitsch, waffen- und muskelprahlerisch, doch ohne jede Kraft und Glanz. Der Stil des Attentats, mit dem die Organisation Konsul Philipp Scheidemann von der Erdoberfläche tilgen wollte, erinnerte diesmal eher an Dick und Doof als an Rechtsterroristengrauen. Die Organisation Konsul war darüber hinaus nach den Razzien von München im Herbst wegen des Erzberger Mords anscheinend so tief im Untergrund versunken, dass selbst das Führungspersonal bisweilen im Dunkeln tappte, was überhaupt an Terror anstand. Fest steht, dass sich 2 Angehörige der Organisation Konsul, Karl Ölschläger und Hans Hustert, mit einem großen Packen von 1000 Markscheinen wochenlang in Kassel herumtrieben, um Philipp Scheidemann, den Oberbürgermeister der Stadt, auszukundschaften, mit dem Ziel, ihn zu beseitigen. Sie hatten aus der Spitze der Organisation Konsul den Befehl erhalten, dass Scheidemann nun gekillt werden müsse. Wie überraschend und auch willkürlich diese Order anscheinend selbst für die Attentäter gekommen war, zeigte die Anekdote der Freundin Ölschlägers, die ganz erstaunt war, als Ölschläger ihr gegenüber am Himmelfahrtstag, also 10 Tage vor dem Attentat auf Scheidemann, etwas verdattert gestanden habe, er müsse die Beziehungen zu ihr abbrechen, er könne nur noch dem Vaterland dienen. Als die Freundin besorgt nachfragte, was um Himmels Willen denn geschehen sei, antwortete Ölschläger nur knapp und verstört, »Das Los ist auf mich gefallen.« Ölschläger war der ältere der beiden Attentäter, 1890 geboren, 32 Jahre alt. Hustert war 22 Jahre alt. Beide kamen im Stil der Erzberger Mörder von hinten. Sie hatten sich hinter einem Baum versteckt und trugen Wanderkleidung, dazu einen Wanderstock. Ölschläger gab schließlich Hustert den Befehl zum Losschlagen. Beim Überholen zog Hustert einen roten Spritzball aus Gummi aus der Tasche, hielt ihn vor Scheidemanns Gesicht und drückte auf das rote Gummi. Die Tochter rief entsetzt, »Vater, schieß!« Aber der mit dem roten Spritzball war schneller. Pft! Als wollte jemand ein Insekt erlegen. Pft, pft, pft. Aber es funktionierte nur ein bisschen. Die Flüssigkeit aus dem Spritzball traf Scheidemann am Unterkiefer und an der Nase. Schreiend, mit Krämpfen in Oberkörper und Beinen sank er zu Boden, holte aber seinen Browning hervor und drückte zweimal ab. Der Wanderer mit der Spritze ergriff die Flucht. Scheidemann sank in die Bewusstlosigkeit. Später stellte ein Arzt fest, dass sich auf Scheidemanns Gesicht Spuren von Blausäure fanden. Er hatte nur überlebt, weil das Attentat im Freien stattgefunden hatte, ein Wind ging und sein Bart wie eine Art Filter funktioniert hatte. Die Wanderer waren verschwunden, glaubten, ihre Mission erfüllt zu haben. Als sie auf ihrer Flucht hörten, dass Scheidemann in Wahrheit überlebt hatte, war ihre Wut riesig. »Ich hätte Scheidemann ohne weiteres niedergeschossen, wenn ich im letzten Augenblick nicht gesehen hätte, dass die Wirkung in Kraft tritt und Scheidemann zusammenbricht. Ich habe die Waffe schussbereit in der Tasche gehabt und bin dann, als ich Scheidemann zusammenbrechen sah, mit weggelaufen«, sagte Ölschläger später. Er zeigte durchaus Reue. Er machte sich Vorwürfe, dass Scheidemann überlebt hatte. Wenn Hustert und Ölschläger mit ihren Hintermännern ein wenig gründlicher nachgedacht hätten, wäre ihnen möglicherweise aufgefallen, dass Philipp Scheidemann ohnehin der falsche Mann war. Aber darum ging es nicht. Auch dieser Mordanschlag gegen Scheidemann war Teil der erwähnten Putschstrategie zur Destabilisierung der Republik. Ein seltsames Ziel war Scheidemann trotzdem. Er hatte den Versailler Vertrag von Anfang an abgelehnt. In der verfassungsgebenden Nationalversammlung hatte er im Mai 1919, also gut 3 Jahre vor der Heimsuchung mit der Blausäure, gesagt: »Welcher Hand sollte nicht verdorren, die sich und uns diese Fesseln legt?« Und er war bei dieser Haltung geblieben, auch als Realpolitiker wie Erzberger und Ebert sich zur Annahme der Versailler Bedingungen durchrangen, um zu verhindern, dass die Siegermächte Deutschland besetzten. Auch weil er sich vom spröden, organisationsstarken Ebert in einem parteiinternen Machtkampf um die Hoheit der SPD absetzen wollte. Und als der Versailler Vertrag angenommen wurde, trat er als Reichsministerpräsident zurück. Scheidemann, im Gegensatz zu Ebert, rhetorisch brillant, hatte am 9. November die Republik ausgerufen. »Das Alte, das Morsche ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.« Scheidemann hatte sich in seiner neuen Berliner Macht nicht eingebunkert. Er war zurückgegangen nach Kassel, seiner Heimatstadt, wo er als Sohn eines Tapezierers in Armut aufgewachsen war. Er war zurück an die Basis gegangen, zu seinen Wurzeln, wo er als Oberbürgermeister jetzt einen wesentlich kleineren Rahmen gestalten wollte. Aber die Verhältnisse waren eben auch so, dass nicht einmal die eigene Polizei den eigenen Bürgermeister wirklich schützen konnte. Eben auch, weil ein Sozialdemokrat in dieser Republik bei vielen, die eigentlich die Gesetze vertreten sollten, noch immer nicht als schützenswert galt. »Wie kann man auch mit Erzberger spazieren gehen?«, hatte die Wirtin in dessen schwäbischer Pension gerufen, als sie vom Attentat auf den ehemaligen Finanzminister erfahren hatte. Aber es gab auch andere, viele andere. 3 Tage nach dem Attentat fand in Kassel eine große Demonstration statt, in der das Überleben des Bürgermeisters gefeiert wurde und Scheidemann schließlich eine Rede halten musste. Er stieg auf einen Tisch und rief: »Hände weg von der Deutschen Republik!« Wenig später schrieb Scheidemann einen öffentlichen Brief an die beiden hochverehrten Mörder, in dem er ihnen zurief, beim nächsten Versuch mir nicht zu nah an den Hals zu kommen, weil ich da kitzlig bin. Da die Zigarren sehr knapp sind, bitte ich auch von Stechversuchen auf die linke Brustseite abzusehen, weil ich da meine Zigarrentasche trage.« Das war sie also, die neue Sachlichkeit. Blausäure, ein Überlebender und schließlich noch ein Spottgedicht des Opfers auf seine hochverehrten Mörder. So etwas sollte nicht nochmal passieren. Beim nächsten Mal, so viel stand fest, bei den Anführern der Organisation Konsul, würde man auf Nummer sicher gehen. Sicher, dass das Opfer auch tot liegen blieb. Mich zur schönen Härte meines Schicksals bekennen. Die Stimmung in der von Kern geleiteten Frankfurter Zelle war im Frühjahr 1922 nicht besonders. »Wie hast du als kaiserlicher Offizier den 9. November 1918 überstanden?«, fragte von Salomon Kern. »Der 9. November, jener Tag, an dem Scheidemann rief, dass das Alte und Morsche zusammengebrochen sei und die Republik proklamiert hatte.« Ich überstand ihn nicht, antwortete Kern. Ich habe mir, wie es die Ehre befahl, am 9. November eine Kugel in den Kopf gejagt. Ich bin tot. Was an mir lebt, bin ich nicht. Ich kenne kein Ich mehr seit jenem Tage. Ich will nicht schlechter sein als jene 2 Millionen Tote. Ich starb für die Nation. So lebt in mir alles nun einzig für die Nation. Mehr in Selbstmitleid gewickeltes Pathos ging eigentlich nicht, aber Kern halluzinierte regelrecht weiter. Wie könnte ich es ertragen, wäre es anders? Ich tue, was ich muss. Weil ich sterben konnte, sterbe ich jeden Tag. Nichts bleibt mir, als zu tun, was man mir mit meinem vollen Willen diktiert. Nichts bleibt mir, als mich zur schönen Härte meines Schicksals zu bekennen. Das Attentat auf Scheidemann hatte Kern mitgeplant. Aber es war nicht nur schiefgegangen, der Anschlag war eine Blamage. Kern von Salomon und Fischer trafen sich in den Tagen danach. In Kern arbeitete der Ärger über die Blausäurepleite. Er gab zu bedenken, dass er stets dafür eingetreten sei, das Blausäuregemisch zuerst einmal in einem geschlossenen Raum auszuprobieren. Dass solch ein Versuch für die Attentäter selbst hätte gefährlich sein können, fiel Kern nicht ein. Musste es auch nicht. Denn Kern war der Chef. Von Salomon und Fischer und die anderen ihm in soldatischem Gehorsam ergeben. Kern suchte davon abzulenken, dass es seine Schuld war, dass Scheidemann noch lebte, nicht die der anderen, der Ausführenden. Noch einmal würde sowas nicht passieren. Der Misserfolg des Attentats auf Scheidemann befriedigte ihn fast, interpretierte von Salomon die Stimmung seines Herrn. Besonderen Hohn hatte Kern für die Tatsache reserviert, dass Scheidemann bereits wenige Tage nach seinem Überleben in Kassel eine Rede an die Bewohner gehalten hatte. Was erlaubte sich diese seltsame Spezies der Demokraten eigentlich noch alles? Bekamen die eigentlich nie genug? Vergnügte, kopfschüttelnde Sympathie, beobachtete von Salomon bei Kern. Wie man sie etwa dem Gebaren seltsamer und exotischer Tiere zuwendet, die man zu beobachten Gelegenheit hat. Seltsame und exotische Tiere, diese Demokraten. Aber auf wen konnte man sich noch verlassen, wenn es wirklich ums Killen dieser Leute ging, schien Kern sich zu fragen. Es war einiges schiefgelaufen in letzter Zeit. Da waren die Blausäure-Clowns von Kassel. Auch von Salomon hatte ja nicht geliefert, als er den Verräter Wagner nicht erschossen, sondern hatte davonkommen lassen. Von Salomon war, wie man das im damaligen Kommissdeutsch nannte, im Verschiss. Er hatte gepatzt, den Kodex verraten. Von Salomon versuchte, sich wieder neu zu qualifizieren. Er gab sich besonders eifrig, wollte bei der interalliierten Militärkontrollkommission in Berlin einbrechen, wollte in Pommern Waffen verschieben. Aber Kern traute ihm das alles nicht mehr richtig zu. Er beauftragte von Salomon mal mit diesem, mal mit jenem. Aber als jener sich einem Projekt zu nähern begann, pfiff er von Salomon zurück. Von Salomon muss verzweifelt gewesen sein. Ein Soldat, der zauderte, als zu weich galt, taugte nicht. So gewaltig war die Kränkung, dass er eines der wichtigsten Tabus brach, den Gehorsam gegen einen Vorgesetzten. »Jetzt revoltierte ich«, schrieb von Salomon später über seinen Regelverstoß. »Ich verlangte Aufklärung von Kern über die Dinge, die er vorhabe. Er behauptete, sie gingen mich nichts an.« Von Salomon blieb hartnäckig. Kämpfte um das Vertrauen von Kern, dessen Auftrag es aber war, durch Geheimhaltung die Hintermänner zu schützen. Die Frankfurter Zelle war jetzt eine verschärfte, radikalisierte Form der alten Kadettenschule. Die unter Gebrüll und Schmerzen eingestanzten Werte von unbedingtem Gehorsam und Mut bis zur Selbstauslöschung hatten sich im Baltikum und in Schlesien radikalisiert und radikalisierten sich nun unter den Bedingungen des Geheimbundes im Untergrund noch einmal. Es gab keine Uniformen mehr, an denen man den Feind erkennen konnte. Im Chaos der Demokratie war man umzingelt von unsichtbaren Feinden. Und auch in der Gruppe herrschte stets Unruhe, die Paranoia des Verrats. Deshalb die Härte gegen Abtrünnige. Freundschaft existierte in dieser Art Leben nicht. Freundschaft war etwas für Zivilisten, Demokraten und andere Weichlinge. Nein, dieses krude, sinnlose Unternehmen namens Freundschaft hatte man schon in den Kadettenschulen durch Kameradschaft ersetzt. Ein Kamerad war der Bursche an der Seite, der einem beistand, wenn der Feind einem an den Kragen wollte, der einen rausprügelte. Dieser Kamerad musste sich aber auch auf einen verlassen können, wenn es darauf ankam. Und deshalb duldete der Kodex der Kameradschaft keine Schwäche und keine Angst. Das System des ordensgleichen Militärs war derart umfassend und intensiv, dass für Privates kein Platz blieb. Hinzu kam allerdings homoerotisches Geplänkel zwischen den Kadetten. Eine mit aufgeladenen Briefen verfolgte Flirtbeziehung, die aber auch immer dem Mechanismus von Befehl und Gehorsam unterworfen war, von Herr und Knecht. Einer der älteren Zöglinge nahm einen Neuankömmling unter Protektion und nannte ihn dann meinen Schuss. Der Schuss, eine Art männlicher Ehesklave, der aber die über allem stehende Schlagkraft nicht gefährdete. Jemand, der, wenn er ein guter Schuss war, sogar den Chorgeist steigerte. Wir gingen nun immer zusammen und die Kameraden respektierten dies, beschrieb von Salomon eine solche Eroberung. Er war mein Schuss und wer ihm etwas zuleide tat, hatte mich angegriffen. Es war selbstverständlich, dass es keine Geheimnisse zwischen uns gab als die, welche uns eine zarte Scham zu enthüllen verbot. Freilich musste mir mein Schuss meine Knöpfe putzen, meine Sachen instand halten, in der Pause die größte Schrippe rauslegen. Das war in langer Tradition gefestigte Schusspflicht. Schmerz und Gewalt hatten die Körper und den Geist von Salomon und den seiner Kameraden geformt. Emotionalität, das Zeigen von Gefühl, galt als Schwäche. Die Gefahr, die Zumutungen der Aggression auszuhalten, das war gefordert. Der innere Panzer, der daraus wuchs, wurde mit jeder Zumutung härter. Dieses Gefühl der Steigerung bereitete Lust. Dieses libidinöse Verhältnis zum Drill beschrieb von Salomon, wenn er von seiner Zeit als Kadett sprach. Manchmal schoss ein unsinniger Wunsch nach Freiheit auf. Er zerschellte an der sicheren Richtung des Willens, das tun zu dürfen, was befohlen war. Seht, das wog jede Freude am ungebundenen Schweifen doppelt auf. Der Wunsch nach Freiheit hatte aufgehört zu existieren. Er war Unsinn, zerschellt an der sicheren Richtung des Willens, das tun zu dürfen, was befohlen war. Untergeordnet zu sein unter einem größeren Willen, nicht den eines Gottes, sondern einer Maschine, der Militärmaschine. Diese Maschine erforderte einen neuen Körperzusammenhang. Sie sollte geschlossen, exakt und stark sein. Von Salomon beschrieb offen die Lust, als fremdgesteuertes Rädchen in diese Maschine eingesetzt zu werden und neben den anderen Rädchen zu funktionieren. Diese Verwandlung bescherte ihm, Kern, Fischer und den anderen rauschhafte Momente, doch die Kehrseite dieser Verantwortung hieß Einsamkeit. Du bist nur wegen deiner Funktionalität gefragt, ansonsten interessiert sich für dich niemand. Denn nahe waren Kern von Salomon, Fischer, Heinz und die anderen sich nur durch den Kampf. Im Grunde lebte ich völlig einsam, schrieb von Salomon über dieses Lebensgefühl. Anfangs wollte es mich wieder natürlich dünken, dass gerade in diesem engen Bereiche, in dem keiner auch nur eine Minute ohne Beobachtung oder Kontrolle war, die bittere Tatsache absoluten Alleinseins so ungehemmt den Einzelnen überfallen musste, dass selbst die wärmste Kameradschaft so weit abstand von der einfachsten Freundschaft. Die Sexualität der Zöglinge wurde umgepolt. Aus dem Lustprinzip wurde das Schmerzprinzip. Schön war, was weh tat. Das andere Geschlecht, die Frauen, blieben ein seltsamer, ferner Kontinent. Unentdeckt, unheimlich, voller Rätsel, die ein richtiger Soldat keine Veranlassung hatte zu lösen. Bei einem Tanzabend in der Kadettenanstalt geriet von Salomon in die Nähe eines solch merkwürdigen Wesens und fühlte sich sogleich ernsthaft unwohl. Mädchen schienen von vornherein sonderbar, beschrieb er seine Empfindungen. Man wusste eigentlich nie recht, wie man mit ihnen dran war. Sie blieben immer erschreckend fremd. So war es nur konsequent, dass von Salomon die Möglichkeit, bei einem der seltenen Gemeinschaftsabende mit einer solchen Sirene zu tanzen, gegen einen Getränkebon eintauschte. »Ich saß eigentlich sehr bequem in meiner Ecke«, beschrieb er seine Heldentat des Getränkebon-Tauschs. »Und das Mädchen konnte mir gestohlen bleiben. Absolut, absolut gestohlen.« Es lohnte sich nicht, über Mädchen nachzudenken. Überhaupt war es sonderbar mit dem Nachdenken. Das machte den Kopf unnütz schwer. Gewiss, als unbezahlte Dienstboten konnte es für Frauen vielleicht Verwendung geben. Jemand musste ja das Essen zubereiten und irgendwann die neuen Soldaten gebären. Aber wenn man dieses trübe Kapitel des Mannseins schon betreten musste, dann doch bitte möglichst spät. Oder gar nicht, wenn man die Chance hatte, auf dem Schlachtfeld den Heldentod zu sterben. Nun war dieses Programm durch den hinterhältigen Frieden der Demokraten bis auf nicht absehbare Zeit gestrichen worden. Stattdessen gab es nun unter anderem die Scharmützel der Freikorps im Baltikum. Und was hielt nun plötzlich das Schicksal dort bereit? Frauen mit Waffen, auf der Seite des Feindes. Das Entsetzen der Freikorps und ihre Brutalität überschritten alle Grenzen. Man mordete, vernichtete, massakrierte mit soldatischem Eifer diese Furien, Flintenweiber, Bestien in Menschengestalt und pervertierte Mordbestien. Die Balten übten keine Gnade, schrieb Freikorpssoldat Erich Baller in seinen Erinnerungen mit dem schönen Titel »Landsknechte wurden wir, Abenteuer aus dem Baltikum«. Sie sahen nicht die Jugend und den äußeren Liebreiz, sie sahen nur die Teufelsfratze und schlugen, schossen, stachen sie tot, wo immer sie sich zeigte. 400 Flintenweiber lagen am 22. Mai 1919 in den Straßen von Riga in ihrem Blut. Gleichgültig schritt der genagelte Schuh der marschierenden deutschen Freiwilligen über sie hinweg. Bedrohlich wie weibliche Soldaten war auch das quirlige Großstadtleben der Zivilisation mit den vielen, vielen Menschen, die dort wohnten und arbeiteten und die von Salomon in ihrer Unübersichtlichkeit und Unförmigkeit mit der Bedrohlichkeit des Weiblichen gleichsetzte, indem man sich auflöste und unterging. Pack, Mob, Pöbel von Salomon ekelte sich regelrecht vor diesem Sumpf der zivilen Menschheit. Wie Ratten, dachte ich, den Staub der Gosse auf ihren Rücken sind sie, trippelnd und grau, mit kleinen rot geränderten Augen. Die Konsequenz lautete, ähnlich wie bei den Flintenweibern, dieses Ungeziefer auszulöschen. Mit kochendem Hass, schrieb von Salomon, sei er durch die Straßen gerannt, bereit zu morden, den Nächsten, mich und die Welt. Meine Opfer wollte ich mir herausknallen. Freude am Schmerz. Angst vor Frauen, blinder Gehorsam, entfesselte Gewalt. Was waren das für bizarre Wesen, die sich hier bei den Freikorps gefunden hatten? Bis heute kommt man zur Beantwortung dieser Frage nicht an Klaus Teweleits monumentaler und bahnbrechender Arbeit Männerfantasien aus den Jahren 1977-78 vorbei, mit der Klaus Teweleit auf der Basis hunderter sich bemerkenswert ähnelnder autobiografischer Schriften und Romane von Freikorpssoldaten den Typus des mörderischen, autoritätsfixierten, soldatisch-faschistischen Mannes herausdestilliert hat. Seine auch formal höchst originellen und stilbildenden Untersuchungen und Analysen gehen dabei über die rein politischen Ideenwelten dieser Männer hinaus und zeichnen ein komplexes Bild männlicher psychischer Deformation, für das er auf psychoanalytische und psychosomatische Erklärungsmuster von Freud, Wilhelm Reich, Margaret Mahler, aber auch Deleuze, Guattari, Anti-Ödipus zurückgreift. In seinem 2019 erschienenen Nachwort zur Neuauflage dieses Klassikers erklärt Klaus Teweleit im Rückblick, Männerfantasien unternimmt den Versuch zu ergründen und zu beschreiben, warum es Körper gibt, überwiegend männliche Körper, die nicht leben können, das heißt, die nicht atmen können, ohne irgendjemand oder irgendetwas aus dem Weg zu schaffen, zum Verschwinden zu bringen. Zu beschreiben, worin dieser Beseitigungszwang in bestimmten Körpern besteht, wie dieser entsteht und diese Körper dann beherrscht. Dabei weiß Teweleit, das auch von den Freikorpsmännern selbst gepflegte Bild des Fronterlebnisses als ultimative Erklärung für die Gewaltakte nach 1918 zurück. Es ist ein verbreiteter und auch schwerwiegender Irrtum anzunehmen, der Krieg hätte die Art Mann, dessen physisch-psychischen Bau erzeugt. Der Krieg war nach Teweleit lediglich das Ereignis, das den in den wilhelminischen Kadettenanstalten und im militaristischen Alltag durch eiserne Disziplin formierten soldatischen, gewaltbereiten Männerkörper in Aktion gebracht hat und die lange erwartete Bewährung versprach, zumal ohne Krieg diese jungen Männer von der Ausübung der Macht, die in den Händen der wilhelminischen Eliten lag, erst einmal ferngehalten waren. In Anlehnung an Untersuchungen der Psychologin Margarete Mahler über psychotische Störungen bei Kindern erkennt Teweleit in den brutalen Tötungsakten, Fememorden und in den Gewaltfantasien gegen Frauen, gegen Juden, gegen Demokraten bei diesen Männern sogenannte Erhaltungsmechanismen, die typisch sind für, wie er es nennt, nicht zu Ende geborene, angstdominierte Menschen. Menschen, deren stufenweise Individuation über differenzierte Identifikationen zu einem gesunden, erwachsenen Ich unterbrochen werden, durch eine extreme Gewaltsozialisation, durch Prügel, durch Zugriffe strenger, harter Hände, durch schmerzhafte Eingriffe und Drill. So entstehen aus der Angst vor einem erwachsenen, differenzierten Leben, zu dem Austausch, Sensibilität und Zärtlichkeit gehören, gepanzerte Körper, die alle weiblichen Anteile in sich selbst vernichtet haben und stattdessen eine Art der Lustenergie entfalten, indem sie unter anderem gespaltene Frauenbilder nach außen projizieren. Hier die entsexualisierte weiße Krankenschwester, dort die sexuell bedrohlichen, aggressiven, kommunistischen Spartakistenweiber und Huren, gegen die sich hemmungslos Gewalt entlädt, als wütende Rache für die erzwungene Selbstzurichtung. Das Resultat sind in allen Selbstzeugnissen dieser Männer sogenannte Wahrnehmungsidentitäten. Der entleerte Platz, die gewaltsame Herstellung von Sauberkeit, Klarheit, Übersicht. Der blutige Brei, das Ergebnis der Gewaltakte gegen die verschlingende Weiblichkeit, das bedrohliche Chaos, das unkontrollierbar Lebendige. Und der Blackout, das endgültige, schockartige Verschwinden der eigenen Lust durch Selbstdisziplinierung. Zum Teil in Abgrenzungen gegen die klassischen ödipalen psychischen Modelle Sigmund Freuds, Es, Ich, Über-Ich, sieht Heveleit bei diesem Männertypus Grundstörungen in der frühesten Phase ihrer Menschwerdung, während der symbiotischen Mutterbeziehung, Störungen im Aufbau von sogenannten Objektbeziehungen. Diese führen zu lebenslangen Verheerungen in den Sozialbeziehungen, in ihrem Umgang mit der Welt, bis in die Sprache hinein, die imperialistisch gegen jede Art selbstständiger, lebendiger Bewegung gerichtet ist. In Teveleits Worten entstehen die totale Entdifferenzierung des Lebendigen im Tötungsakt selbst, und das unstillbare Bedürfnis nach dem Bau von Ganzheitsgebilden, in denen es herrschen kann, sprich dem eigenen Freikorps, der autoritär verfassten Nation oder dem Heer. Dieses Derillierende, die wahnhafte Fixierung auf den Krieg gegen den Feind an sich, erlaubte es diesen Männern, die Niederlage und das Ende des Krieges einfach zu ignorieren. Bei Friedrich Wilhelm Heinz klingt das so: Man redete uns vor, dass der Krieg nun zu Ende sei. Wir lachten darüber, denn der Krieg, das waren wir selbst. Die politischen Ziele eines Krieges verschwanden vollständig hinter Ekstasen der Selbsterschaffung. Wir knallten in überraschte Haufen und turften und schossen und schlugen und jagten. Wir hatten einen Scheiterhaufen angezündet. Da brannte mehr als totes Material. Da brannten die bürgerlichen Tafeln, die Gesetze und Werte der zivilisierten Welt. Alles, was wir noch wie verstaubtes Gerümpel mit uns geschleppt hatten. Ernst von Salomon über den Krieg im Baltikum. An vielen Stellen seiner Untersuchung betont Klaus Teveleit, dass der von ihm so beschriebene Typus eine begriffliche Zuspitzung darstellt und er durch die Verdichtung der genannten Persönlichkeitsmerkmale bei Freikorpssoldaten und später bei vielen Soldaten der Nazizeit eine Art Modell entwickelt hat. Dieses erlaubt es aber Klaus Teveleit, Symptome toxischen männlichen Verhaltens in patriarchalischen Gesellschaften überhaupt und bis in die Gegenwart hinein zu diagnostizieren. Nicht nur in Deutschland. Und trotz aller Zivilisationsprozesse, die die Welt in den letzten 100 Jahren durchlaufen hat. So zählt er in seinem Nachwort zur Neuausgabe seines Buches unter der Überschrift »Anti-Weiblichkeit und Terror – Still Going Strong« heutige Stimmen weltweit auf, in denen sich die von ihm beschriebenen Deformationen des faschistischen Mannes fortsetzen. Individuell etwa bei Gewalttätern wie Alec Minassian in Toronto als Beispiel für Männer, die sich der sogenannten Incel-Bewegung, Gewalt aufgrund unfreiwilliger Enthaltsamkeit, zurechnen, oder dem norwegischen Massenmörder Breivik, aber auch bei den neuen Formen des Antisemitismus in Europa und dem weltweiten Islamismus, die beide durch die digitalen Netze eine neue Qualität erreicht haben. Eigenartigerweise spielt bei Klaus Teveleit im Übrigen kaum der historische Zusammenhang zwischen dem massenhaften Auftauchen seines Männertyps nach 1918 und dem Erstarken der damaligen Frauenbewegung, das Wahlrecht zum ersten Mal für Frauen in der Weimarer Verfassung zum Beispiel, eine Rolle, obwohl hier auch ein weiterer Erklärungsansatz für damalige und heutige Formen von Männlichkeitswahn und Gewaltfantasien läge. Der unbewusste Aufstand gegen drohenden Machtverlust durch weibliche Emanzipation. Ich will, was ich muss, sonst nichts. Ich bin jetzt von Menschen frei. Nicht in dem Sinne, dass Menschen mir jemals gleichgültig werden könnten. Im Gegenteil, je mehr ich frei bin, desto mehr sind sie mir trotz allem verwandt und liebenswert. Und ich erkenne freudig, dass ich für sie und nicht sie für mich da sind. Der Mensch, der frei und selbstbewusst, ohne der Stütze, der Hilfe, ja selbst des Dankes zu bedürfen, für mich da ist und vollen Anteil an meinem inneren Leben hat, das sind Sie. Das danke ich Ihnen. Es ist freilich nicht mehr viel von mir übrig. Die Flamme brennt nieder. Als Rathenau diese Zeilen an Lilli Deutsch schrieb, die neben seiner Mutter Mathilde wichtigste Frau in seinem Leben, war er 54 Jahre alt. Sein Leben war reich. Er hatte die großen Städte der Welt bereist, aber auch wilde Wüsten. Er hatte der Führung der AEG angehört. Er verkehrte mit den angesehensten Künstlern seiner Zeit und wurde von einigen geschätzt. Er war Autor bei S. Fischer, dem vielleicht wichtigsten deutschen Verlag seiner Epoche. Er hatte dafür gesorgt, dass den Deutschen im Krieg nicht die Maschinengewehre und Granaten ausgingen und leitete seit ein paar Monaten als Außenminister die Geschicke seines Landes. Das war, so kann man sagen, eine ganze Menge für einen 54-Jährigen. Aber diese Anhäufung hatte auch Kosten hinterlassen. Die Welt zu durchdringen, wahrgenommen zu werden und sich in ihr Ansehen zu verschaffen, war nie einfach gewesen. Auch als ein Mann, der homoerotische Empfindungen hatte, aber nicht im Traum darauf gekommen wäre, diese offen auszuleben. Und nun lautete die Bilanz: Es ist nicht mehr viel von mir übrig. Die Flamme brennt nieder. Lilli Deutsch war eine der mächtigsten Damen der Berliner Gesellschaft, die Ehefrau von Felix Deutsch, dem Kompagnon von Emil Rathenau. Beide hatten die AEG aufgebaut. Als Rathenaus Vater starb im Jahr 1915, übernahm Felix den Vorsitz des Direktoriums, dann den Vorstandsvorsitz. Walter hatte in diesem firmeninternen Machtkampf keine Chance gehabt. Ein wenig Abstand zu dieser sehr mächtigen Figur zu finden, wäre möglicherweise eine gute Idee gewesen. Und trotzdem bildete er sich den größten Teil seines Erwachsenenlebens ein, ausgerechnet die Ehefrau dieses Kolosses zu lieben. Wie glaubte er, der Naturwissenschaftler, Geschäftsmann und Schriftsteller, dass sich diese Gemengelage entwickeln würde? Würde Lilli wirklich starke Gefühle für ihn empfinden? Wären diese Gefühle wahrhaftig oder nur ein Spiel, um die langen Abende in mondäner Gesellschaft unter Spannung zu setzen? War Lilli auch für ihn ein Spiel, eine Trophäe für sein Ego, der Kontakt zu ihr vor allem in bedeutungsschweren Briefen, eine Möglichkeit auch für sich selbst, die Sprache der Liebe zu erspüren? War es vielleicht auch ganz bequem, eine Dame zu umgarnen, die ihn nie zum Äußersten treiben würde, schon gar nicht dazu, mit ihr eine echte Beziehung zu beginnen, weil Lilli ihren Mann Felix nicht verlassen würde? Es gab viele Möglichkeiten in diesem Spiel der Seelen- und Gesellschaftskräfte. Nur eine gab es nie, dass Walter und Lilli ein Paar werden würden wie andere Paare. Ein Paar mit gemeinsamem Bett und gemeinsamen Kindern und nicht nur mit zwei Stapeln Briefen in einem hohen Ton. Lilli Deutsch war eine dunkelhaarige Schönheit mit einer energischen Nase und Augen, die vom vergnügten Flunkern bis zur matten Melancholie die Klaviatur großer Gefühle spielen konnte, ohne sich in diesen zu verlieren. Sie wusste, wer sie war, und sie war nicht bereit, ihren Status zu riskieren. »Für Schwäche«, schrieb sie an ihren Bruder Paul Kahn, »habe ich sehr wenig Sympathie, weder an mir noch an anderen. Da kannst du also ganz beruhigt sein.« Die Kahns waren eine der herausragenden Familien des jüdischen Mannheimer Großbürgertums, reich und unabhängig geworden durch Industrie- und Bankgeschäfte. Aber ihre Interessen reichten wesentlich weiter. Sie engagierten sich heftig im Geistesleben ihrer Zeit. Musik, Literatur und Theater waren ihnen eine Herzensangelegenheit, in die sie Geld und Energie investierten. Vor allem Gerhard Hauptmann, der wichtigste deutsche Dramatiker dieser Jahre, fühlte sich in den Salons der Kahns zu Hause und las dort aus seinen Werken, sobald es Neues zu lesen gab. Auch in Felix Deutschs Elternhaus spielte Kultur eine große Rolle. Sein Vater, Oberkantor der Breslauer Synagoge, hatte unter der Leitung von Richard Wagner gesungen. Felix, der Sohn, ebenfalls musikalisch, ließ in seinem Berliner Anwesen eine große Orgel einbauen. Richard Strauss, ein Freund der Familie, wohnte viele Jahre dort, wenn er in Berlin beschäftigt war. die Beziehung Rathenaus zu Lilli Deutsch war, wenn man so will, ein weiterer Höhepunkt in dieser Sammlung kulturellen Feinsinns. Überaus kompliziert und findenreich, hochsensibel und hochherrschaftlich. Ein Zwei-Personen-Kammerspiel der musenverehrenden jüdischen Industriearistokratie. Lichtjahre weit weg von den vermeintlichen emotionalen Zwangshandlungen der niederen Stände, Dienstmädchen und anderen, die ihr Herz verloren und ihm dann folgen mussten, oft ins Verderben. Kurz vor der Abreise zur Weltwirtschaftskonferenz nach Genua, wo Deutschland dank Rathenaus diplomatischen Geschicks zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg an einem Treffen der großen Mächte teilnehmen durfte, schrieb Rathenau an Lilli Deutsch. Es war ein Brief voll böser Vorahnungen, düster, raunend, fatalistisch. Die Anspannung, unter der Rathenau stand, war gewaltig. Der deutschen Delegation enthielt er seine dunklen Ängste vor. Aber Lilli sollte an ihnen teilhaben und ihn durch diese Teilhabe ein wenig stützen. Die Zeit, die Sie die höchste meines Lebens nennen, ist die schwerste und nichts als ein Abschied. Ich weiß, dass es den Bruch eines Lebens bedeutet, was ich vornehmen muss, ob ich will oder nicht. Denn wer auch nur einen Augenblick seinen Rücken unter diese Last beugt, wird zermalmt. Kehre ich heim, so wird sich alles auf mich stürzen. Um die Düsternis noch schwerer erscheinen zu lassen, zitierte Rathenau aus einem Gedicht von Stefan George. Denn jede eherne Tat den nötigen Wende, nur unser einer ist, der sie vollende, in der man uns in eherner Wirrsal ruft und dann uns steinigt, Fluch dem, was ihr schuft. Dass Deutschland überhaupt teilnehmen durfte in Genua, ließ Rathenau in seinem Brief zwischen diesen Zeilen vernehmen, schien für ihn der einzige Erfolg zu sein, den dieses Unternehmen mit sich bringen würde. Darüber hinaus wollte er die Siegermächte günstig stimmen und so Druck von Deutschland nehmen. Aber die Aussichten, dass dies gelingen könnte, waren schlecht. Frankreich hatte bereits im Vorfeld durchgesetzt, dass über Reparationen nicht gesprochen werden dürfte. Die Siegermächte, das war der eine große Fels, den es den Berg hoch zu wälzen galt. Der andere war der größte Teil der bürgerlichen Öffentlichkeit und der herrschenden Schichten des Landes. Sie standen rechts und würden jedes Entgegenkommen Rathenaus an die Siegermächte als Hochverrat geißeln. Keine guten Aussichten für eine Reise und für das Nachhausekommen. Aber selbst das wäre von einem stoischen Gemüt wie Rathenau zu ertragen gewesen, hätte Rathenau in Genua auch nur annähernd bekommen, was er wollte. Weitere Schritte der Sieger und Verlierer des Krieges zu einer gemeinsamen, weltweiten, vertrauensvollen und friedensschaffenden Wirtschaftspolitik. Stattdessen bekam er einen Separatvertrag mit dem anderen Outlaw-Staat der Nachkriegswelt, dem bolschewistischen Russland. Eingefädelt hatte diesen Vertrag, der etwa eine Autostunde von Genua entfernt in Rapallo unterzeichnet wurde, Rathenau Staatssekretär von Malzahn. Rathenau hatte lange gezögert und dann doch eingewilligt, als die Siegermächte keine Anstalten machten, sich wirklich zu bewegen. Im Vertrag von Rapallo hakten sich die beiden Outlaws unter. Sie nahmen diplomatische Beziehungen auf, vereinbarten Handelsbeziehungen und man verzichtete auf Kriegsreparationen. Gewiss, das war zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wieder so etwas wie eine aktive deutsche Außenpolitik, aber eben eine, die die eigentlich von Rathenau umworbenen Westmächte erneut aufbrachte. Neuer Hass war die Folge, international und national. Bei seiner Abschlussrede am 19. Mai in Genua hatte Rathenau dann wie ein Gesundbeter abermals die großen weltwirtschaftlichen Probleme beschworen, die nur gemeinsam zu lösen seien. Er schloss mit einem Zitat des römischen Dichters Petrarca: Ivo gridando, pace, pace, pace. Zu Deutsch: Rufen will ich Friede, Friede, Friede. Das war eindrucksvoll, gewiss. Nur durchgedrungen war mit seiner Friedensbotschaft nicht, weder bei den Siegermächten noch zu Hause. Es waren dicke Mauern, die er da bearbeitete. Das kostete Kraft und eine Quelle, die ihm trotz aller Kompliziertheit Energie schenkte, blieb Lilli. Ihr Vertrauen hat mir gut getan, schrieb ihr Rathenau nach der Unterzeichnung von Rapallo aus Genua. Das Gefühl, einer geschlossenen, starren Welt gegenüberzustehen, die auf jede Schwäche lauert, das ist ein physisches Empfinden, das an den Nerven zehrt. Und welche Widerstände im eigenen Kreise! Ich bin überzeugt, dass wir gehandelt haben, wie wir mussten. Ohne Wunden geht das nicht ab, und der Sturm ist noch nicht vorüber. Auch die Natur will nicht freundlich werden. Ich sehe hinunter auf einen großen grünen Garten mit dicken, halbblühenden roten und weißen Kastanien, dahinter ein Bergzug und alles behängt mit grau, tief regnenden Wolkenfetzen. Die feuchte Kälte geht durch alle Glieder bis in die Fingerspitzen. Gern wüsste ich sie irgendwo, wo die Sonne scheint und ein williges Frühjahr waltet. Der Winter klammert sich an alles wie der Krieg und will noch Schaden tun. Der Sommer wird dennoch kommen und sie heilen. Während dieses Schreibens ist nicht ein einziges Mal die Tür aufgegangen, ein kleines Wunder. Und so war ich in Kälte und Kampf eine Viertelstunde bei Ihnen. Herzlich der Ihre W. Es war ebenso anrührend wie grotesk. Lillis Ehemann Felix beriet Rathenau in Genua, aber die kurze, wohltuende Erholung von Kälte und Kampf suchte und fand Walter bei Lilli. Trotz der oft unschönen Zwischenfälle in der Beziehung zwischen Lilli und Rathenau, die ihren Höhepunkt darin fand, dass Lilli frühere kompromittierende Briefe von Rathenau dessen Lieblingshassfreund Maximilian Harden gezeigt hatte. Die tiefe Beziehung zu Lilli blieb eine Angelegenheit, an der Rathenau festhielt und die im Gegenzug auch ihn festigte, ihm Halt gab. Lillis Zweifel fanden bei ihm in dieser späten Phase nicht wirklich Widerhall. Selbst die komplizierte Natur der Beziehung kleidete er nun in das zartrosa Licht des Verständnisses. Wozu die Sorge des Durchdenkens? Wenn wir über diese Jahre blicken, ist nicht alles, was geschehen musste, gut? Schrieb er Mitte Mai in seinem letzten Brief aus Genua an Lilli. Ich denke manchmal, und es ist der stärkste Trost, was wäre das Leben, wenn es gerade verliefe? Es ist das Wundervolle, dass alle echten Schmerzen schön sind. Hässlich ist nur das töricht Schiefe, das willkürlich Verkehrte. In unserem Leben war alles gesetzt. So waren die Dinge gegeben, der Ablauf bestimmt. Nichts war vergeblich, nichts kann weggedacht, nichts geopfert werden. Rathenau war es wahrscheinlich ganz recht, in Lilli eine Person zu haben, die gewandt, hochgestellt und feinsinnig genug war, dass er sich ihr öffnen konnte, ohne fürchten zu müssen, die Forderungen einer echten Liebesbeziehung zu erfüllen. Als Preuße, der erzogen war, seine Gefühle zu verbergen und sich nicht von Leidenschaften leiten zu lassen, passte ihm die offensichtlich unauflösbare letzte Distanz zu Lilli. Er konnte sich bei ihr opferbereit einfühlen, wie Harry Graf Kessler schrieb, eine zart streichelnde Freundschaft zelebrieren, ohne fürchten zu müssen, zu wirklicher Hingabe gezwungen zu werden. Für seine Umgebung wirkte Rathenau wie jemand, der sich in seiner Sehnsucht nach seelischer Berührung komfortabel einigelte. Sie aufzugeben, gefangen zu werden in einem Netz erotischer Begierden, davor scheint es ihm gegraust zu haben. Immer wieder beschwor er die Sterne, die ihre Bahn nicht verlassen können und sich nicht wirklich begegnen. Sich nur planetenhaft anblitzen, beschrieb er sein Ideal selbst intimer Beziehungen einmal Lilli Deutsch. Sie hatte ihn anfangs herausgefordert, als sie ihm eine gewisse Kälte und Arroganz vorhielt. Er verteidigte sich. »Was wollen Sie eigentlich von mir?« schrieb er bereits 1906. »Soll ich Ihnen eine Fensterscheibe in meinen Brustkasten setzen, damit Sie mir hinterher für die Anregung quittieren? Mit zwei Sachen tun Sie mir Unrecht. Selbstüberschätzung. Ich kenne meine Grenzen sehr genau und habe sie immer respektiert. Aber Sie kennen mich nicht, denn einen Menschen erschöpft man nicht im Gespräch. Und abhängig sind Sie trotz allem von dem etablierten Urteil, geistreich, fein, kalt, gleich viel. Aber dass Sie mir gerade Kälte und Empfindungslosigkeit vorwerfen, das empört mich. Das tut Ihr Egoismus, der über alle Reflexionen hinausgeht. Gottlob, jetzt dürfen Sie zanken, was Sie wollen, denn schließlich lasse ich mich doch lieber von Ihnen schelten, als von anderen loben.« Dieser Widerspruch zwischen dem Alleinsein der Planeten, der Entfernung zueinander und der Sehnsucht nach seelischer Berührung ohne die Gefahr der Verschmelzung wurde zu einer Art Leitmotiv der Beziehung Walters zu Lilli. Ihr erklärte er sein Innenleben, weil er verstanden werden wollte. Und auch wollte er spezielle Antworten bekommen von ihr, Lilli, die zu den wenigen Auserwählten gehörte, denen der hochsensible Sonderling Walter vertraute. Nach dem Jahreswechsel 1907 im Riesengebirge schrieb er Lilli, Er hätte ihr vollkommen die Wahrheit gesagt, als er darüber sprach, warum so viele Menschen mit ihm Probleme hätten. So sehr, dass selbst jene, die ihn am meisten liebten, gezwungen seien, ihn zu fürchten und zu hassen. Ich bin im Besitz von Mächten, die gleich viel, ob sie mich zum Guten oder Bösen führen, ob sie mich im Spiel oder Ernst beherrschen, mein Leben bestimmen. Es kommt mir so vor, als ob ich nichts aus mir heraus wirklich tun kann, als ob ich geführt werde, sanft, wenn ich mich füge, rau, wenn ich widerstehe. Rathenau schrieb weiter, sein Empfinden sei polyphon. Einfache, eindeutige Empfindungen seien seine Sache nicht. Sie erschienen ihm einförmig, lieblich und etwas flau. Deshalb nun werden die Menschen an mir irre, weil sie aus diesem Stimmengewirr keine Melodie erkennen. Aber ich erkenne sie und weiß, dass sie da ist und dass sie alles leitet. Der Beweis aber ist der, wenn alles trügt, so trügt das Leben nicht. Betrachten Sie mein Leben. Kennen Sie ein anderes, ernsteres, entsagenderes? Und das liegt wohl nicht an Unempfindlichkeit und Stumpfheit. Es liegt auch nicht an irgendetwas, das ich will, denn ich will nichts. So sehr ich mein Inneres zerquält habe, ich habe nie Weltliches gefunden, das ich will. Ich will, was ich muss, sonst nichts. Und was ich muss, das sehe ich wie ein nächtlicher Wanderer mit der Laterne nur wenige Schritte voraus. Dass dieses mein Leben ein Opfer ist, das gutwillig und freudig den Mächten gebracht wird, nicht um Lohn noch um Hoffnung, das darf ich sagen. Und das wissen Sie selbst. Dass mir die Liebe der Menschen dabei zerbrochen ist, das weiß ich und empfinde es hart. Es waren nur Worte, gewiss. Aber Worte zählten für ihn zum Wichtigsten, wenn es darum ging, das Leben zu ertasten und der Welt um sich Gestalt zu verleihen. Da er also beharrlich vor zu großer Nähe und Intimität zurückschreckte, nahm Lilli zusehends die Funktion eines weiblichen Seelenechos ein, einer Frau, der er gefallen wollte, einer Frau, in die er seine Selbststilisierung projizierte wie in einen Spiegel. Dieses Selbstbildnis einer einsamen Seele, die zu höheren Aufgaben auserkoren ist, nicht mit den Banalitäten des Alltags belangt werden darf, die über dem gewöhnlichen Liebeskitsch der Normalsterblichen steht. Darin gefiel sich Walter offensichtlich so sehr, dass er mit diesem Motiv Lilli immer wieder heimsuchte, mit mehr als einem zarten Anflug von Pathos und Eitelkeit. »Ich muss mich weggeben, nicht nur den Dingen, die ich liebe und träume, auch manchem anderen, was mich hart und kalt macht. Aber das muss ich, denn Menschen meiner Art sind verantwortlich für alles, was die Natur mir zugeschrieben hat. Mein Recht ist es nicht, ohne Kampf und Strapazen des Geistes ein Leben der Fantasie und Beschaulichkeit zu führen. Ich habe nicht zu fragen, weshalb. Die Natur hat in mir heterogene Dinge vereinigt. Dies hat sie zu verantworten. Und ich habe ehrlich, mein Werk zu vollbringen, ohne zu wissen, wem zuliebe. Deshalb müssen Sie leiden, das weiß ich. Sie besitzen mich nicht ganz, aber niemals wird ein Mensch mich so besitzen wie Sie. Das große Drama des durch höhere Mächte zur Einsamkeit verurteilten Ausnahmemenschen. Lilli schien auf Dauer auch ein wenig die Lust darauf verloren zu haben. Sie klagte bei ihrem Bruder Paul über die Unnatur der Empfindung bei Rathenau und schrieb weiter, »Nichts, was einem nahe geht. Es schwebt zwischen uns immer noch eine Art unausgetragener Kampf, zu kompliziert darüber zu schreiben. Aber ich leide nicht mehr unter dem Zwiespalt der Gefühle. Es ist alles klar und ruhig geworden. Es handelt sich nur noch darum, ob irgendetwas Erfreuliches in Zukunft zwischen uns noch möglich ist.« So selbstverliebt und seltsam geziert Rathenaus Beziehung zu Lilli Deutsch war, so blind leidenschaftlich, fast rauschhaft war sein Verhältnis zu einer Person, die beim Anblick des Hakenkreuzes in höchste Verzückungen geriet. Bereits 1906 schmückte diese Person ihre Bücher mit Abbildungen eines gewaltigen Hakenkreuzes, eingeschlagen in einen Fels, auf dem ein mächtiger Adler thronte. Kurz darauf prangte es als stolzes Symbol echten Germanentums auf den Titeln der Zeitschrift »Der Volkserzieher«, herausgegeben von dieser Person. Logisch, dass das Hakenkreuz auch auf dem Briefpapier dieses Menschen nicht fehlen durfte. Der Hakenkreuzliebhaber war ein Mann und Familienvater Ende 40. Er wohnte in Berlin-Schlachtensee und er hieß Wilhelm Schwaner. Schwaner glühte für die Idee des reinen, von fremden Elementen gereinigten Germanentums mit solcher Gründlichkeit und einem Eifer, der selbst im Wilhelminischen Reich extrem war. Er wirkte im Deutschen Orden, im Hohen Armanenorden und der germanisch-deutschen Religionsgemeinschaft, einem Verein, der sich an einem quadratischen Feueraltar mit Sonnenrad versammelte, auf einem Hügel namens Hermannsberg auf 700 Metern Höhe. Mit der Besessenheit eines Missionars in völkischen Dingen hatte Schwaner auch gegen die Juden gehetzt, bis er im Jahr 1913 eine Erscheinung hatte. Diese Erscheinung hieß »Zur Kritik der Zeit«, geschrieben von Walter Rathenau, einem Juden, der anscheinend alle klischeehaften Vorurteile verkörperte, die deutsche Volkserzieher ihnen mit großer Begeisterung anhefteten. Reich, gebildet, international, modern. Und dann las Schwaner »Zur Kritik der Zeit«. Und danach standen wenigstens Teile seiner hakenkreuzeligen Germanenwelt auf dem Kopf. Der Jude Rathenau war jetzt der hochverehrte Herr Rathenau, und Schwaner schrieb ihm einen feurigen Brief. Wie Schuppen sei es ihm von den Augen gefallen. Der dunkle Jude hat den blaublonden Germanen erlöst. Dann bat Schwaner um Verzeihung und schlug Verbrüderung vor. Ich tat Ihnen Unrecht und manchen edlen Juden. Sie sollen wissen, dass es auch unter blaublonden Dickköpfen Menschen gibt mit warmem, reinen Herzen. Lassen Sie sich die Hand drücken. Wir sind Brüder auf dem Weg zur Menschheit, zur Gottmenschheit. Es war eine seltsame Verbrüderung, die sich da ihren Weg durch Milieu- und Ideologieschranken bahnte. Aber die Schubkraft auf beiden Seiten war gewaltig. Waren homoerotische Kräfte im Spiel? Ja. Schwaner war fordernd, impulsiv, direkt, und er rannte bei Rathenau Türen ein, die nicht besonders fest verschlossen waren. »Hast du mich lieb? Ich habe dich lieb. Ich habe dich sehr lieb«, schrieb Schwaner nach der ersten Begegnung und schlug vor, sich auch in Zukunft nur unter vier Augen zu treffen oder sich nie wiederzusehen. Alles schön leidenschaftlich mit den obligatorischen zwei Hakenkreuzen oben am Briefkopf des Briefpapiers. Rathenau war entfesselt. Wie ein frisch verliebter Student musste man ihn nicht lange bitten. Schwaner hatte einen Volltreffer gelandet. »Donnerstagabend bin ich frei. Ich komme mit Freuden um 7:30«, antwortete Rathenau. Man wollte zusammen sein. Jeder weitere Mensch störte. So sah sie aus, die ungestimme Liebe zwischen zwei Männern um die 50. Kahlschädlich beide, getrieben von schwer einbremsbarer Lust. So groß war die Anziehungskraft, dass Rathenau über vieles hinwegsah. Zuvörderst über die schrecklich plumpe völkische Postille der Volkserzieher, flankiert von der unregelmäßig erscheinenden Germanenbibel, einem noch stumpferen Machwerk vaterländischer Spießigkeit. Sogar 3000 Mark für die kostspielige Feldverschickung des Volkserziehers spendierte Rathenau dem ziegenbärtigen Freund. Versehen mit einer Distanzierung leid. Für dich persönlich. Denn dein Werk ist nicht mein Werk. Worauf Schwaner prompt beleidigt vorgab, nun keinen Pfennig des Geldes annehmen zu wollen. Indes er behielt es trotzdem. Als die Leser der Germanenbibel und des Volkserziehers herausbekamen, mit wem die Chefstimme beider Organe intensiven Umgang pflegte, war natürlich schwer was los. Lieber noch hätte Schwaner eine Affäre mit dem Leibhaftigen haben können. Aber Schwaner blieb standhaft. Seine Liebe zu Rathenau war stärker, und so prasselte die Wut seiner Leser auf ihn ein. Es war eine Wucht, die in ihrer Heftigkeit selbst einen Menschen wie Schwaner schockierte. Er behielt seine Sorgen nicht für sich. Er verteidigte Rathenau vor den völkischen Hetzern. Er sorgte sich um Rathenau und warnte seinen Freund vor seinen eigenen Gesinnungsleuten. Rathenau gab sich stoisch. Tat so, als ob der Zorn, der sich dort draußen aufbaute, eine neue Naturerscheinung wäre, wie das Wetter. Kann man etwas gegen das Wetter tun? Man könnte im Haus bleiben, wenn es hässlich ist und stürmisch. Aber Rathenau tat nicht einmal das. Er ging weiter aus. An Schwaner schrieb er im September 1918, »In Dinge, die meine Person betreffen, greife ich nicht mehr ein. Ich bin der eigenen Person so entfremdet, als ob sie längst gestorben wäre.« Der Brief las sich in der Tat wie ein Testament, sehr stilisiert, wie üblich, aber auch durchströmt von einer seltsamen Ruhe, so als ob hier jemand zu dem Schluss gekommen wäre, dass es nicht mehr in seiner Macht stünde, sein Schicksal zu ändern. Man kann nur einen kränken, der etwas will oder der sich fürchtet. Ich will nichts für mich. Sie haben mir alles nachgesagt, was Sie ausdenken konnten. Mögen Sie es weiter tun. Ich habe keine Bitterkeit gegen Sie. Wenn Sie mir das Leben nehmen, Sie nehmen mir nicht viel. Ich bin wie einer, der beim Packen ist. Den größten Teil meines freien Vermögens habe ich einer Stiftung übergeben. Die meisten meiner Gedanken sind ausgesprochen. In jenem neutralen Lande, zu dem keine Eisenbahn fährt, erwarten mich mein Vater und mein Bruder. Sie begreifen nicht, warum ich verweile. Ich habe noch ein paar Rückstände zu erledigen, aber nichts, das mich selbst betrifft. Ich bin ruhig und nicht betrübt und trage keinem etwas nach. Für meine Gedanken ist gesorgt. Heute will das Land sie nicht, weil sie von mir kommen. Das wird sie aufnehmen zu seinem Segen, wenn sie von anderen kommen. Nun bitte ich dich, lieber Wilm, lasse jeden über mich reden und schreiben, was er für gut hält und dereinst zu verantworten denkt. Ich habe keine Wünsche, denn meine Arbeit ist getan. Ist es ihr und dem Rest meines Lebens bestimmt, verfolgt zu werden, so mag es geschehen. Aber auch das wird zum Besten des Landes sein. Schwaner war vom elegischen Abschiedston des Briefes geschockt und beeilte sich, dem lieben Freund zu versichern, dass er nicht auf Seiten der Hetzer, sondern auf der Seite des Freundes stehe, und zwar über den Tod hinaus. »Wenn du fällst und nach Gottland auswanderst, so darfst du versichert sein, dass ich alsbald folgen werde, freiwillig und freudig, denn auch ich bin des Zwischenspiels müde. Die deutsche Welt soll erfahren, dass es auch zwischen Rassemenschen Treue über den Tod hinaus gibt.« Die Freundschaft der beiden Männer hielt. Sie blieb die tiefste und langandauerndste, die Rathenau hatte. In Schwaner kam viel zusammen. Ein Leben lang hatte Rathenau als eines seiner großen Ideale den germanischen Mut und Tatmenschen verehrt. Jene ideologisch konstruierten arischen Gemütsriesen, die mit sicherem Instinkt das Richtige tun und für die richtige Sache kämpfen. Sie waren für ihn das Gegenteil der jüdischen Furchtmenschen, die rational abwägen, Gewinn- und Verlustkalkulationen erstellen zur Maximierung des Ertrages. Wann immer sich Gelegenheit bot, hatte Rathenau die Nähe zu diesem Menschentypus gesucht. In der Armee, in der Universität, im Krieg. Weit war er nie gekommen. Schwaner beendete diese vergebliche Suche. Es musste tatsächlich eine Erlösung gewesen sein. Endlich zurückgeliebt von der großen Sehnsucht seines Lebens, den Deutschen. Aber es blieb eben äußerst schwierig mit diesem Volk und diesem Land. Noch im Herbst 1921, nach seinem Rücktritt als Wiederaufbauminister, schwor Rathenau Schwaner einmal mehr auf schwere Zeiten ein. »Leider stimmt deine Wetteransage für diesen Winter. Wir müssen noch einmal durch dunkle Stunden durch, bevor es tagt. Mitternacht ist noch nicht vorüber.« Das Seltsame war, die dunklen Stunden würden sogar noch mehr werden, je weiter oben sich Rathenau anstrengte, Unheil vom Reich zu wenden und es in das Licht eines friedlichen, ausgesöhnten Miteinanders mit den anderen europäischen Großmächten zu steuern. Bald nach seiner Ernennung zum Außenminister mehrten sich die ganz realen Morddrohungen. Der Tod rückte näher. Sie kennen das deutsche Volk. Es will den Herrn fühlen. Als Walter Rathenau am 24. Juni 1922, kurz vor 22:30, vor die Tür seiner Villa an der Königsallee trat, hatte er eine dieser Nächte hinter sich, die in seinem Leben längst normal geworden waren. Viel Arbeit, wenig Schlaf. Und am nächsten Morgen dasselbe Programm, oft mit noch mehr Arbeit. Es war ein Samstag, es hatte in der Nacht geregnet, die dunklen Wolken hingen tief über den blühenden Gärten des Grunewalds, schattig und klar. Ein Morgen, an dem man vielleicht noch einmal den Kamin anzündet, wenn man einen hat. Rathenau hatte einige. Aber Zeit, sich davor zu setzen, hatte er keine. Er musste ins Amt. Das Verdeck seines Wagens war zurückgeschlagen. Er sollte nicht so aussehen, als ob er sich fürchtete, offen durch die Stadt zu fahren. Trotz des trüben Tages. Außerdem hatte er vor, eine Zigarre zu rauchen. »Pace, pace, pace«, hatte er bei seiner Abschiedsrede in Genua beschwörend gerufen. »Frieden, Frieden, Frieden«. Aber danach sah es nicht aus. Seit den Schüssen von Sarajevo vor 8 Jahren war eine ungeheure Gewalt ausgebrochen. Gewalt, die auch nach dem Frieden von Versailles nicht wegging, die sich immer tiefer in die Köpfe der Überlebenden fraß, der Sieger und der Besiegten. In den Straßen großer deutscher Städte schossen sich Menschen, die früher einmal an einem Biertisch unter Kastanien zusammengesessen hatten, in die Köpfe. Blut lief über das Straßenpflaster. Selbst wenn es getrocknet und weggewischt war, war es immer noch da. Patsche, patsche, patsche. Die feuchte Kälte gehe durch alle Glieder bis in die Fingerspitzen, hatte er aus Genua an Lilly Deutsch geschrieben, wo das Wetter ebenfalls trostlos und grau war. Dieser Winter klammert sich an alles wie der Krieg und will noch Schaden tun. Patsche, patsche, patsche. Er hatte das Zeug, wirre, verzweifelte Dinge durch persönliches Fluidum entscheidend zu wenden, würde der englische Dichter George Bernard Shaw ein paar Wochen später sagen, um dann seufzend hinzuzufügen, unendlich schade. Patsche, patsche, patsche. Die Menschen waren wütend in Deutschland. Sie waren in den großen Krieg gezogen mit fröhlichen Liedern, um sich den Sieg abzuholen wie ein Sportabzeichen. Es lief anders, dann lief es gar nicht mehr und 4 Jahre später war der Krieg verloren. Wer war schuld? Die Sieger, der Westen? Der Bolschewismus, der Osten? Ja, natürlich. Aber so richtig schuld war jemand anderes. Das Schlimmste aus dem Westen und dem Osten, die Lenker des Bolschewismus und des Kapitalismus, beim deutschen Bildungsbürger auch als die Juden bekannt. Es war schon vor dem Krieg als Jude nicht gerade leicht gewesen in Deutschland. Er selbst hatte an dieser Ablehnung gelitten, so sehr, dass selbst er auf die Juden geschimpft hatte, öffentlich. Er hatte sie verächtlich eine asiatische Horde auf märkischem Sand genannt. Ölig, laut, zwielichtig, unsympathisch. Antisemitismus war das, vorgetragen von ihm. Er teilte diese Anschauungen jetzt nicht mehr, aber öffentlich widerrufen hatte er sie auch nicht. Die asiatische Horde auf märkischem Sand hing ihm immer noch an. Er war Teil von ihr und sie war Teil von ihm. Schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Das war inzwischen ein bekanntes Lied im Reich. Ursprünglich ein Gassenhauer, hatte es nun auch die gediegenen Wohnzimmer der Altgriechisch-Professoren und der angesehenen Ärzte erobert. Er selbst hatte schon mehrmals angemerkt, dass ein sterbender Mittelstand das gefährlichste Gift im Organismus des deutschen Staates sei. Die Beamten, Offiziere und Kleinrentner konnten von ihren Einkommen nicht mehr leben. Ihre Söhne, konservativ erzogen, würden Rache nehmen. Aber die Wut, der Zorn beschränkten sich nicht auf die, die Geldprobleme hatten oder einen spärlich bestückten Vorratsschrank. Die Wut hatte begonnen, zum guten Ton zu gehören. Die Inflation, die Kriegsniederlagen, die Arbeitslosigkeit, die Reparationen, die Ultimaten, die Besetzungen im Rheinland, der Aufstand in Oberschlesien, der latente Bürgerkrieg in Deutschland. Wer war schuld? Am Ende waren es die Juden. Sie saßen überall und wollten Deutschland wehtun. Das hörte man jetzt immer öfter. Ein paar Tage vor diesem 24. Juni war er mit seinem Freund Alfred Kerr und dessen Frau spazieren im Grunewald. Kerr hatte stolz seinen Erstgeborenen im Kinderwagen geschoben. Dann hatte Rathenau übernommen. Der Außenminister steuerte einen Kinderwagen durch den Grunewald. Kerr hatte in einer New Yorker Zeitung im Mai die Ermordung Rathenaus prophezeit. Die beiden Männer sprachen darüber. Rathenau meinte zu Kerr, die Warnung sei sicher nicht falsch. Dann hob er die Hand vom Griff des Kinderwagens und sprach mit lächelnder Unschlüssigkeit. Vorsicht wäre zwecklos. Ich habe vorhin die 3 Kerls nach Hause geschickt, die mich begleiten sollten. Die 3 Kerls, das waren die amtlichen Detektive. Dann sprach Rathenau weiter. Darüber, wie verhasst die Demokratie sei. Kerr und seine Frau sahen sich an. Rathenau sprach mit nachdenklichem Staunen. Es ist verwunderlich, aber es besteht gar kein Zweifel, dass der körperlich und wirtschaftlich gut bedachte Teil der Nation nichts von der neuen Entwicklung wissen will, dass er mit Bewusstsein auf jede Art ihr fernzubleiben sucht. Jawohl, viele körperlich und wirtschaftlich Bevorzugte sind einer sozialen Republik feindlich. Es ist einfach Tatsache. Kerr beobachtete bei seinem Freund ein innerliches Kopfschütteln und sagte, »Sie kennen das deutsche Volk. Es will den Herrn fühlen.« Rathenau hob die Schultern, dann gab er den Kinderwagen zurück. Auch jetzt, an diesem 24. Juni, dem grauen Sommertag, hatte Rathenau niemanden, der ihn unterstützte. Seit ein paar Monaten trug er einen Revolver in der Tasche, einen Browning. Aber konnte er damit umgehen? Nicht wirklich. Und hatte er den Browning immer dabei? Ebenfalls Fehlanzeige. Man musste den Eindruck haben, dass er den Browning vor allen Dingen zog, um seine Umgebung zu beruhigen. So wie jenem Minister, der ihn im Frühjahr mit erschrockener Miene gefragt hatte, wie es ihm Rathenau denn gehe angesichts der rasant zunehmenden Bedrohung. Der Außenminister hatte gesagt, so geht es mir. Dazu hatte er den Browning auf den Schreibtisch gelegt. Schlagt tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Dieser Gassenhauer wurde vertieft durch eine mit Lust hetzende rechte Presse und unzählige Flugblätter und Klebezettel. Rathenau als einer der 300 Weisen von Zion, der endgültige Vollstrecker des Dolchstoßes, der Abwracker des Reiches. Das große Stück Ungeziefer, das vernichtet werden musste, sollte Deutschland noch irgendeine Form von Zukunft haben wollen. Nicht einmal der politischen Abteilung des Berliner Polizeipräsidiums war verborgen geblieben, dass hier jemand in allerhöchster Lebensgefahr schwebte. Die Beamten rieten zum Tragen des Revolvers und stellten drei Polizisten zum ständigen Schutz bereit. Fast konnte es einem so vorkommen, als dass er die Bedrohung als eine Art merkwürdige Belobigung sah für einen wie ihn. Einen, der seine Pflicht tat, in schwierigen und unübersichtlichen Zeiten. Vor kurzem hatte sogar der Reichskanzler persönlich, Dr. Wirth, Rathenau vor einem Anschlag gewarnt. »Meine Mitteilung«, schrieb Wirth später, »machte auf Minister Rathenau einen tiefen Eindruck. Bleich und regungslos stand er wohl 2 Minuten vor mir.« Dann begann Rathenau, seine Bestürzung zu überspielen. Wirth empfand die Wandlung schwer verständlich. Rathenau hätte auf einmal mit unbegreiflicher Gelassenheit gesprochen. Mit einer Seelenruhe, wie ich sie noch nie an ihm gesehen hatte, näherte er sich mir, legte beide Hände auf meine Schultern und sagte, »Lieber Freund, es ist nichts. Wer sollte mir denn etwas tun?« Diese Reaktion war möglicherweise ein gutes Stück Arbeit. Vorzügliche Selbstdisziplin war sie allemal. Rathenau mochte seinen Antisemitismus hinter sich gelassen haben. Sein Ideal vom Mut und Tatmenschen prägte ihn immer noch. Vor allem so sah er sich und so wollte er gesehen werden. Also blieb das Verdeck seines wartenden Autos trotz des schlechten Wetters unten und die Sicherheitspolizisten zu Hause. Schon vor einem guten Jahr, als er der Witwe von Erzberger kondoliert hatte, hatte er ihr gegenüber bemerkt, dass er wohl der Nächste sein werde. Diesem Fatalismus gab er sich hin. Als Wiederaufbauminister war er wichtig gewesen, damals zur Zeit vor Erzbergers Tod. Jetzt als Außenminister war er noch viel wichtiger. Ein Umstand, der seine Ahnung, nach Erzberger der Nächste zu sein, noch um einiges wahrscheinlicher machte. Rathenau schritt ein Stück durch seinen Vorgarten. Er sah seinen Dienstwagen, er sah seinen Chauffeur, Josef Prozeller, drehte sich noch einmal um und ging zurück ins Haus, als ob er etwas vergessen hätte. Er stieg die Stufen hinauf in sein Arbeitszimmer. Er war großen Druck gewohnt. Er hatte gelernt, diesen Druck auszuhalten, sich nichts anmerken zu lassen sowieso, aber auch auf Kurs zu bleiben, seine Politik zu vertreten. Bis dahin hatte es an seiner Grundlinie keine wesentliche Änderung gegeben. Seine Politik hieß Erfüllungspolitik. Er hatte in Genua nicht erreicht, was er wollte, aber für ein paar Dinge war das Abkommen von Rapallo doch gut. Zum Beispiel war es für die Sieger des Krieges, für Franzosen und Briten, nun nicht mehr gut möglich, Deutschland weiter bis unter den Rand des wirtschaftlich Leistbaren zu drücken und es gleichzeitig als Mitstreiter gegen den an Wucht zulegenden Bolschewismus zu gewinnen. Am Vortag hatte im Reichstag einmal mehr sein Erzfeind Karl Helferich, jener Mann, der schon aufs Bitterste gegen Erzberger gehetzt hatte, auch gegen die Erfüllungspolitik Rathenaus gewettert. Die Wutrede gipfelte darin, dass Helferich forderte, man solle die verbrecherische Regierung vor Gericht stellen. Mit Gerichten kannte Helferich sich aus. Schon der Mord an Erzberger hatte in einem Berliner Gerichtssaal begonnen, wo Erzberger sich eigentlich nur gegen Helferichs bluttriefende Hetzfantasien hatte schützen wollen. Nach Helferichs Reichstagsattacke war es für Rathenau zum amerikanischen Botschafter gegangen. Die Unterredung hatte lange gedauert und dazu stieß dann unerwartet Hugo Stinnes, der Schwerindustrie-Tycoon des Reichs und ebenfalls ein zäher Widersacher Rathenaus. Ein wesentlicher Unterschied zu Helferich war, dass Stinnes ökonomisch argumentierte, selbst wenn bei seinen Überlegungen die eigene Gewinnmaximierung im Vordergrund stand. Helferich dagegen war ein Ideologe, mit hoher Stellung bei der Deutschen Bank zwar, aber eben vor allem ein Ideologe. Mit Stinnes konnte man reden. Und so redeten sie. Sie redeten die halbe Nacht und kamen überein, dass Stinnes nun die inflationsdämpfende Wirtschaftspolitik der Regierung unterstützen würde. Im Gegenzug gab Rathenau Stinnes recht, dass nun bald Schluss sein müsse mit den Reparationszahlungen. Die Entente-Mächte waren stur, die Vorleistungen Deutschlands hatten nicht die erhoffte Klimaänderung gebracht. Nun, mit Rapallo im Rücken, war es an der Zeit, etwas Neues zu versuchen. Rathenau beugte sich über seinen Schreibtisch im Arbeitszimmer. Er nahm ein Blatt Papier, versah es mit einem Vermerkskürzel. Gesamtrahmen D.P. Darunter schrieb er ein großes Wort. Unerfüllbar. Dann stieg er die Treppen hinab und durchmaß den Vorgarten ein zweites Mal an diesem Morgen. Prozella, der Fahrer, wartete. Er hatte sich umgesehen, wie üblich, ob sich irgendetwas Verdächtiges in seinen Blick drängte. Die Straße war breit und leer, ein paar Wolken grau und tief. Vielleicht würde es später regnen, aber sonst nichts. Etwas weiter unten an einer Seitenstraße der Königsallee standen drei Männer um ein großes Auto. Es war ein schweres, dunkelbraunes Cabriolet der Marke Mercedes. Ein wirklich teures Ding. Auch hier war trotz des schlechten Wetters das Dach nicht heruntergeklappt. Die Herren, im besten Studentenalter allesamt, wollten anscheinend gesehen werden. Oder etwas anderes. Jedenfalls hatten sie sich molto schick gemacht. Sie trugen neue, glänzende, dunkle Ledermäntel und Fliegerkappen. Bester deutscher Offizierscasino-Stil. Es sollte ein großer Auftritt sein. Das Mercedes Cabriolet hatten sich die drei Fliegerklappenpopper ausgeliehen. Von einem jungen Fabrikanten aus Sachsen. Er hieß Johannes Küchenmeister und war in der Organisation Konsul als zuverlässiger Kamerad bekannt. Schon früher hatte er sein Firmengelände, das eigentlich der Flachsproduktion diente, als Waffenlager zur Verfügung gestellt. Ein Kurier Kerns namens Günther Brandt aus Dresden hatte Küchenmeister nicht lange bitten müssen, als er andeutete, dass es um etwas wirklich Großes ginge zur Rettung des Vaterlandes. Ein Attentat auf den wohl bedeutendsten aller Novemberverbrecher. Küchenmeister hatte den teuren Wagen sofort herausgerückt. Man durfte nicht zimperlich sein und schon gar nicht kleinlich, wenn es um die gute Sache ging. Die drei Männer im Auto waren Kern, der umtriebige Anführer, Fischer, sein Ruhepol und engster Gefährte, und ein junger Maschinenbaustudent namens Ernst Werner Techo. Techo wurde der Job des Fahrers zugeteilt. Sein flaches Profil gab ihm etwas Schneidiges. Ein Bursche, der aussah, als würde er einem Faustkampf nicht aus dem Weg gehen. Einer, der Eindruck schinden konnte, wenn es darum ging, bedrohlich zu wirken. Aber die vermeintliche Furchtlosigkeit war nur eine Seite von Techo. Dazu hatte er einen ausgefuchsten technischen Verstand und er merkte, wenn Formeln nicht aufgingen. Techo war kein einfacher Ja-Sager. Auch deshalb hatte er am Abend vorher gehörigen Streit mit Kern bekommen. Techo hatte auf einen Artikel in der Organisation Konsul-Zeitung namens Viking hingewiesen, wo Rathenaus Engagement in Genua eher positiv bewertet wurde. Nun sollte genau dieser Rathenau am nächsten Vormittag als Großfeind des deutschen Volkes auf offener Straße von ausgerechnet ihnen drei hingerichtet werden. Das waren Zweifel. Zweifel an der Richtigkeit der Mission. Zweifel auch eines 21-Jährigen mit guten Zukunftsaussichten, der sein Leben nicht für eine dubiose Sache wegwerfen wollte. Kern wollte von Techos Zweifel nichts wissen. Er hielt sie für Unsinn und drosch mit der Wut des sturen Ideologen auf Techo ein. Es bedürfe einer wirklich wichtigen politischen Figur, die sie beseitigen müssten, um die Roten zum Aufstand zu zwingen. Diese Roten mit ihrer Roten Armee würden dann von den national gesinnten Kräften im Reich niedergewalzt werden. Endlich käme dann die von ihnen ersehnte stramme Militärdiktatur. Techo kannte diese Theorie schon. Kern hatte sie ihm bereits vorher einmal beim Essen in der Technischen Hochschule vorgekaut. Techo war nicht überzeugt. Das sagte er auch. Daraufhin legte Kern einen anderen Gang ein. Er befahl Techo, den Attentatsplan weiter umzusetzen, oder er werde ihn als Verräter erschießen. Techo, der das Arndt-Gymnasium im feinen Dahlem besucht hatte, fügte sich. Außerdem war er ja nur der Fahrer und hatte noch die schadhafte Ölzufuhr am Mercedes zu reparieren, denn die, das hatte er bei der Fahrt aus Sachsen festgestellt, muckte. Und ein misslungenes Attentat wegen Motorschadens war keine Option. Jedenfalls nicht für einen Studenten des Maschinenbaus. Von Salomon drückte sich am Morgen des 24. Juni in den Nebenstraßen der Königsallee rum. Er war für das Ausspionieren von Rathenaus Haus zuständig. eine nicht wirklich wichtige Arbeit. Zwischen 10 und 11 Uhr fuhr Rathenau jeden Tag ins Ministerium, wenn er nicht auf Reisen war. Auch einen Fahrer aus Hamburg hatte von Salomon beschafft. Er sollte das Attentatsauto steuern, aber Kern hatte Techo den Vorzug gegeben. Es lief nicht gut für von Salomon in der Gruppe. Seit er den Verräter Wagner in jener Märznacht in Bad Nauheim nicht exekutiert hatte, gab es bei Kern immer noch Zweifel an ihm, Zweifel an seiner Kaltblütigkeit zu killen. Trotzdem war es von Salomon gelungen, sich im engsten Verschwörerkreis zu halten. Er wollte dazugehören wie ein Jünger. Selbst wenn dies erst einmal Erniedrigung bedeutete, er war bereit, Buße zu tun. Lieber erniedrigt in wichtiger Mission als draußen und unbedeutend. Vom 16. Juni bis zum 23. Juni hatte von Salomon zusammen mit Kern und Fischer in der Pension Scheer in Berlin-Mitte gewohnt. Die Adresse lautete am Zirkus 10. Hier in den billigen Zimmern der Absteige bereiteten die drei ihr Meisterstück vor. Es gab Probleme, es gab Diskussionen, aber Zweifel gab es nur bei Techo, dem Fahrer. Von Salomon konnte es sich gar nicht leisten zu zweifeln. Er wollte ja wieder das Vertrauen seines Chefgurus zurück, Kerns. Das Problem war nur, dass es, wie in jeder Sekte, schon lange nicht mehr rational zuging. Man musste glauben, vor allem Kern. Er hatte das Charisma. Er hatte via Hoffmann, dem Stellvertreter Erhards in der Organisation Konsul, grünes Licht erhalten, Politiker wie Scheidemann und Rathenau zu ermorden, um einen Umsturz von links zu provozieren. Was zählte, war nicht die Ratio, was zählte, war die Tat. Das nackte, knallharte Tun, das war es, was Kern glorifizierte. Die gewalttätige Tat, die ruhig auch böse sein durfte. Denn diese Tat gehorchte gewissermaßen höheren Mächten. Diese Taten flossen aus den Attentätern heraus, durch sie hindurch. Die Attentäter waren laut Kern nur die Vollstrecker eines höheren Gesetzes, einer Art altgermanischer Sendung. Oder wie von Salomon es ausdrückte, die Gewalt, die sie trieb, war Ausfluss mythischer Mächte, die zu erkennen der reine Intellekt mit all seinen Methoden nicht ausreichen konnte. So gesehen war alles möglich und auch alles erlaubt, wenn nur Kern es befahl. Die Demokraten, das waren für Kern nichts als Leute, die mit wirrem Gelärm, wie er von Salomon in der Pension am Zirkus erklärt hatte, Räume füllen. Irgendwelche unwichtigen Räume, nicht die Felder der Entscheidung. Die lägen hinter dem breiten Gürtel des Dickichts, durch das wir uns mit harten Schlägen hauen. Da werden wir dann stehen. Es waren raunende Worte, Gewalt, Pathos. Kern war schwer in Form gewesen in der billigen Pension. Fragen nach so etwas wie Erfolg verbot sich Kern. Erfolg war etwas für Menschen mit Gewinn- und Verlustrechnung. Menschen, die Risiken kalkulierten, abwägten, rational handelten. Erfolg? War, wenn es nach Kern ging, etwas für Schwächlinge. Nein, wir haben keinen Erfolg gehabt. Wir werden nie Erfolg haben, ließ ihn von Salomon monologisieren. Und es ging noch heftiger. Gesellen wie wir, Siege erfechtend, die keinen Ruhm brachten, geprügelt in Niederlagen, die uns nichts anhaben konnten, steigen immer aus dem Schatten des Kommenden. So richtig gut klang das nicht einmal für von Salomon. Ich will mehr, ich will kein bloßes Opfer sein, ich will ein Ziel, das meinen Tag erfüllt. Ich will wissen, dass der Einsatz lohnt, wandte von Salomon der Jünger zaghaft ein. Kern wollte davon nichts wissen. Seine Antwort bestand darin, das Opferdasein zu verklären. »Verdammt, hör mit den Fragen auf! Sage mir, wenn du es weißt, ein größeres Glück, wenn du schon nach dem Glücke gierst als jenes in uns allein und gerade nur in uns und gerade nur durch die Gewalt, in der wir dienend vor die Hunde gehen, zu erfahren, was unser Leben glühend macht.« Der Weg dorthin war weit. Das gab Kern gerne zu. Und dieser Weg war gefährlich, weil es ja die Möglichkeit gab zu Frieden und Versöhnung. Und Frieden und Versöhnung mit England und Frankreich, mit dem sogenannten Westen, das fürchtete Kern mehr als den schlimmsten Feind. Wenn es eine Macht gibt, die wir mit allen Mitteln zu vernichten die Aufgabe haben, dann ist es der Westen und die deutsche Schicht, die sich von ihm überfremden ließ. Sie sagen Deutsch und drängen in ihr Mutterland Europa. Sie jammern von der Unterwerfung und sehnen sich nach ihr, hatte Kern von Salomon in der billigen Pension beschworen. Von Salomon ließ nun den Namen Rathenau fallen gegenüber Kern, und es war, als hätte jener nur darauf gewartet, nun endlich seine lang sortierte ideologische Munition zu zünden. Ein rhetorisches Sperrfeuer erwartete von Salomon, eine ungeheure Lobpreisung Rathenaus, die aber genau jene Erhöhung bieten sollte, von der jener umso lauter und krachender zu Tode gestürzt werden sollte. Rathenau verkörpere für viele Deutsche die Hoffnung auf Frieden, auf Kooperation mit den Siegermächten, auf den Wiederaufstieg des Reichs in einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Möglichkeit, dass nach Jahren des Kriegs, der Ungewissheit, Suppenküchen und Hyperinflation doch noch alles gut werden würde. Genau wegen dieses Charismas, dieser Strahlkraft müsse er beseitigt werden. »Ich habe die Absicht, den Mann zu erschießen, der größer ist als alle, die um ihn stehen«, sagte Kern. »Das Blut dieses Mannes soll unversöhnlich trennen, was auf ewig getrennt werden muss.« »Rathenau habe die bitterste Kritik der Menschen und der Mächte seiner Zeit geschrieben«, meinte Kern. »Und doch ist der Mensch dieser Zeit und hingegeben diesen Mächten. Er ist ihre reifste, letzte Frucht, in sich vereinigend, was seine Zeit an Wert und an Gedanken, an Ethos und an Pathos, an Würde und an Glaube in sich barg.« Es war das übliche, schwülstige Wortgeschiebe, das Kern wie Weihrauch produzieren konnte. Dem Mordanschlag einen Heiligenschein verpassen. Was aber, wenn die Rote Armee nicht aufstand, es keine Revolte gab, keinen Anlass für einen Staatsstreich sah? Dann hätte man sich verrechnet, nicht wahr? Aber Rathenau wäre immer noch tot und mit ihm tot wäre die Hoffnung jener Deutschen auf ein Happy End mit dem Westen, auf Aussöhnung. So ähnlich muss sich das Kern gedacht haben. Die Tür zur Aussöhnung sollte den Deutschen mit dem Tod Rathenaus verschlossen sein, ein für allemal. Er ertrüge es schlicht nicht, wenn es dank Rathenau den Deutschen noch einmal gelänge, aus den zerbrochenen Beständen der Zeit zu Größe aufzusteigen. Nicht mit Rathenau, nicht mit dem Westen. Dann lieber Tod und Zerstörung für jene Verräterdeutschen. Möge er das treiben, was die Schwätzer Erfüllungspolitik nennen. Was geht uns das an, die wir um höhere Dinge fechten? Wir fechten nicht, damit das Volk glücklich werde. Wir fechten, um es in seine Schicksalslinie zu zwingen. Aber wenn dieser Mann dem Volke noch einmal einen Glauben schenkte, wenn er es noch einmal emporrisse zu einem Willen, zu einer Form, die Willen und Form sind einer Zeit, die im Kriege starb, die tot ist, das ertrüge ich nicht. Rathenau, darauf hatte Kern sich selbst und die anderen Terroristen eingeschworen, war die ganz große Figur. Die letzte Möglichkeit, durch die das deutsche Volk nochmal in eine andere Richtung würde abbiegen können. Eine weniger blutige Richtung. Eine mit weniger Tod, weniger Krieg, weniger Zerstörung. Genau das wollte Kern verhindern. Diese Abzweigung in eine andere Geschichte Deutschlands musste geschlossen werden. Schlagt tot den Walter Rathenau. Die Geschichte, so wie Kern sie sich vorstellte, also mit blitzenden Uniformen, Zucht und Ordnung, der Armee als allererstem Stand im Staat, eine Armee, die Kriege gewann und nicht durch Verrat in die Niederlage gezwungen wurde. Diese Geschichte hatte ihn und die Verschwörer ausgespuckt, ihnen den Rücken zugekehrt wie Schiffbrüchigen auf nachtschwarzem Wasser. Und nun würden sie die Geschichte umdrehen. Sie würden die natürliche Ordnung wiederherstellen. Der letzte Vorhang vor der Wiederauferstehung Deutschlands würde Rathenaus tot sein und sie zu Helden machen, zu Rettern Deutschlands. Kern war unruhig, nervös. Rathenau gehörte ihm. Aber so hysterisch, wie sich die völkischen Kreise des Landes auf diesen Charismatiker eingeschossen hatten, konnte er nicht sicher sein, dass ihm nicht einer zuvorkäme mit der Ermordung des Außenministers. Rathenau war für die rechten Fanatiker eine Trophäe, und einige wollten sich mit dem Blut dieses Mannes schmücken. Es war nicht so, dass die Killer an der Königsallee Schlange standen, aber es gab Konkurrenz. Über Techo und seinen Bruder hatten Kern, Fischer und von Salomon in Berlin auch zwei Jungs kennengelernt, die Teenager waren. Sie gingen noch zur Schule, waren aber ganz versessen darauf, ihren Ehrenplatz in der glorreichen deutschen Geschichte zu sichern. Sie hießen Heinz Stubenrauch und Willi Günther. Und Rathenau, bildeten sie sich ein, war ihr Ticket für diesen vermeintlichen Thron. Kern war außer sich, als er von ihren Attentatsplänen erfuhr. Er redete auf sie ein, drohte, lockte, bot ihnen an, bei ihnen, den Profis von der mächtigen Organisation Konsul, mitzuwirken. Eins sein für die gute Sache. Günther, der gut vernetzt war für sein Alter, sogar Kontakte hatte zu Ludendorff und Helferich, bekam den Auftrag, eine Maschinenpistole für den Mord zu beschaffen. Außerdem sollte er einen Stellplatz für den Mercedes in Berlin finden. Die Maschinenpistole war in den Augen der Attentäter notwendig geworden, weil ihre Mauserpistolen nicht wirklich für diese Art von spektakulärem Mord aus dem offenen Auto beim Überholen taugten. 3 Tage vor dem Attentat, also am 21. Juni, hatten Techo, Günther, Kern und Fischer eine Spritztour mit dem Mercedes an den Wannsee gemacht. Auf dem Rückweg hatten sie mit ihren Mauserpistolen im Grunewald rumgeballert und festgestellt, dass die Streuung viel zu groß war. Also Günther Maschinenpistole, und zwar so schnell wie möglich. Die Uhr lief. Von Salomon hatte bei seinem Versuch, in Hamburg ein Auto und einen Fahrer aufzutreiben, ein paar Tage vorher unbegreiflicherweise 6.000 Mark verbrannt. Für nichts und wieder nichts. Fischer und Kern hatten noch 5.000 Mark übrig. Das musste reichen. Also presto. Günther waren sie jetzt los. Er suchte nach einer Maschinenpistole. Aber würde er auch wirklich eine finden? Eher unwahrscheinlich. Also machten sich Kern und Fischer mit Techo im Wagen am nächsten Morgen nach Schwerin auf, um solch ein Ding beim dortigen Gauleiter des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes abzuholen. Dort sei eine Maschinenpistole geparkt, auf Nummer sicher. Schließlich hatte Kern sie dort einen Monat vorher eigenhändig deponiert. Mit der mörderischen Fracht ging es zurück in die Reichshauptstadt, wo man abends um 7:30 den nervigen Günther am Reichskanzlerplatz auflas. Er hatte tatsächlich eine Garage organisiert, in Schmargendorf zwar, aber immerhin. Der Besitzer, ein Mann namens Richard Schütt, sah es als Privileg, Erhard-Leuten etwas Gutes tun zu dürfen. Alles kostenneutral. Sogar die Reparatur, die Schütt zusammen mit Techo am Wagen vornehmen wollte, war umsonst. Plus die 3 Schlafplätze für Techo, Kern und Fischer in Schütts Wohnung. Alles zusammen kostete das keinen Pfennig. Die halbe Nacht zechte Schütt dann mit den 3 Killern ins B. Wobei um ein Haar noch Techo von Kern als Verräter hingerichtet worden wäre. Aber der lenkte ein. Am nächsten Morgen stand Techo früh auf und begann sich mit dem Wagen zu beschäftigen. Um 9 Uhr erklärte Techo, dass der Mercedes um 10 Uhr startklar sei. »Dann wollen wir mal sehen, ob wir Rathenau nicht heute noch vor die Pistole bringen können«, erklärte Kern der Chef. Fischer schloss sich an, wie immer. Nun drängte die Zeit aber wirklich. Günther packte die Maschinenpistole hinter den Rücksitz des Mercedes. Fischer bastelte falsche Nummernschilder. Kern fluchte, sah auf die Uhr. Kurz vor 11:30 startete Techo den Wagen. Endlich. Es ging zügig voran. Keine Probleme. In der Nähe der Villa Rathenau meldete Techo Kern mit einem gewissen Stolz, dass der Wagen wieder tadellos fahre. Darauf stieg Kern aus und sagte: »Erwartet mich am Hasensprung.« Der Hasensprung war eine kleine Seitenstraße der Königsallee. Von dort ging es weiter in die Josef-Joachim-Straße. Hier im Hinterhalt wollten sie warten. Kern befahl Techo, den Motor abzustellen. Von Salomon hatte auf die Truppe gewartet. Zusteigen durfte er nicht. Ein Attentäter zweiter Klasse, der hoffte, durch Fleiß und bedingungslose Treue wieder ein Upgrade zu bekommen in die erste Klasse. Mörder erster Klasse. Aber als Mörder sah er sich nicht. Es war nicht Mord. Es war eine Erlösung für Deutschland, die hier begangen werden sollte. Ein fast feierlicher Akt. Trotzdem zitterte von Salomon. Kern zitterte nicht. Mit der Zuversicht eines Stabhochspringers vor dem Weltrekordversuch gab er letzte Befehle für Waffenschiebungen in der Provinz. Er sah das große Ziel vor sich, aber im Auge hatte er auch noch kleine Details für die gute Sache in anderen kleinen Ecken des Reichs. Düsseldorf, Freiburg, die Pfalz. Und dann war da noch München, der Ort, wo das Hauptquartier der Organisation Konsul lag. Der Ort, wo der Polizeipräsident höchstpersönlich den Chef der Organisation Konsul Erhard mit falschen Pässen versorgte. In München gab es ja noch die große neue Hoffnung für die gute Sache, jenen Mann, dem die Massen in den Bierhallen zuströmten, als sei er ein großer Fluss, wie der Rhein oder die Elbe, ein deutscher Schicksalsstrom. Gewiss, Erhard und dieser Mann zofften sich oft, aber wollten sie nicht dasselbe? Die rechte Diktatur endlich? Kern hatte die Lederkappe auf dem Kopf, den schicken Mantel an. Der ganz große Auftritt lag vor ihm. Den Außenminister erschießen aus dem offenen Wagen während eines Überholmanövers. Das war verwegen. Das war das Gegenteil von Kassel. Das war das Gegenteil von Blausäure aus Spritzbällen. Das war groß. Er wandte sich noch einmal an von Salomon, erinnert sich dieser in die Geächteten. Wenn Hitler seine Stunde begreift, ist er der Mann, für den ich ihn halte. Dann legte er die Maschinenpistole für sich gut griffbereit unter die Vordersitze. »Mach's gut, Kerl. Du bist eine breite Axt. Sieh zu, dass du nicht schartig wirst«, sagte Kern zu von Salomon. Er fügte leise hinzu, »Du kannst nicht ahnen, wie froh ich bin, dass ich alles hinter mir habe.« Kurz darauf fuhr ein dunkelrotes Auto mit zurückgeschlagenem Verdeck die Königsallee hinauf. Es wirkte arglos, verloren. Kern stand im Mercedes, wie ein Schlachtschiffkommandant, hoch aufgerichtet. Er setzte sich. Techo, mit grauem Gesicht, ließ den Wagen an. Rathenau saß auf der Rückbank des dunkelroten NAG-Cabriolets. Kein Verkehr heute auf der Königsallee. Er würde pünktlich im Amt sein. Schön, das war nach den Verzögerungen am Morgen schon einmal eine gute Nachricht. Es war ihm unangenehm, wenn Menschen auf ihn warteten. Er hasste Unpünktlichkeit, auch bei sich selbst. Ein wirklich schönes Auto war es, in dem er da an den nassen Gärten des Grunewalds vorbeikutschiert wurde. Er hätte das so nie gesagt, weil ihm ja nicht nur das Auto, sondern das ganze Werk gehörte. Aber denken durfte er es. NAG hieß diese Autofabrik, Nationale Automobilgesellschaft, gegründet von seinem Vater 1915, mitten im Krieg. Erbaut in Oberschöneweide, wo der Star-Architekt Behrens eine Fabrik hingesetzt hatte, die aussah wie ein modernes Schloss. Das war doch das Versprechen der Zukunft, dass die Welt bequemer würde und angenehmer durch Technik. Von der Glühbirne zum Auto zum Flugzeug. Man musste es nur wollen. Es war viel Arbeit, aber es lohnte sich. Bei den Grunewald-Rennen der letzten Jahre hatte das NAG-Auto immer gewonnen. 8 Runden auf der AWOS, 130 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit. Der NAG fuhr allen davon. Dieses Versprechen der Zukunft, es war brutal unter die Räder gekommen im Ersten Weltkrieg und in dem, was folgte. Aber er konnte es trotzdem immer noch hören und es war wieder ein wenig lebhafter geworden in den letzten Monaten. Deutschland mit seinen Unternehmern, Bankiers und Nobelpreisträgern hatte das Zeug, wieder ganz vorn mitzuwirken in der Welt von morgen. Ein leiser, angenehmer Vormittag. Aber jetzt wurde es lauter. Was war das? Wollte da einer überholen? In einer Kurve, an einem Samstag, an dem kein Mensch hetzte? Rathenaus Chauffeur machte Platz, hielt sich rechts. Aber als der Mercedes neben ihnen war, auf gleicher Höhe, überholte niemand. Stattdessen stand einer hinten auf, mit einer Maschinenpistole in der Hand. Kern. Der feuerte sofort. 9 Schüsse. Als er fertig war, stand der andere auf der Rückbank des Mercedes auf und warf eine Handgranate in Rathenaus Auto. Es war sehr laut. Rathenaus Chauffeur Prozeller dachte, ein Reifen sei geplatzt. Rathenau hatte keine Chance. Bereits die erste Kugel verletzte Lunge und Rücken tödlich. Dazu trafen ihn 7 weitere Kugeln. Ein letzter Schuss zerschlug seinen Unterkiefer. Die Handgranate riss ihm einige Finger ab, an jener Hand, mit der er seinen Stock gehalten hatte. Den rechten Fuß zertrümmerte sie ebenfalls. Es war eine bestialische Szenerie. Blut überall, auch auf dem Boden des Autos. Vor der Rückbank brannte es. Trotz dieses gewissenhaft durchgeführten 2-Mann-Massakers lebte Rathenau noch. Eine Krankenschwester, die an der Straßenbahnhaltestelle Erdener Straße gewartet hatte, eilte zu Hilfe. Sie trat das Feuer im Wagen aus, kümmerte sich um den Schwerverletzten. »Wir müssen zu einem Arzt«, rief die Schwester. Aber Prozeller wollte davon nichts wissen. »Wir können in 5 Minuten zu Hause sein«, sagte er und fuhr zurück zu Rathenaus Villa. Die Schwester stützte den Sterbenden und merkte auf der Höhe Königsallee, Querstraße, Hagenstraße, wie Rathenau verschied. An der Villa angekommen, holten einige Angestellte Rathenau aus dem Auto und trugen ihn in sein Arbeitszimmer. Prozeller benachrichtigte nun einen Arzt und die Polizei, aber Rathenau war tot. Die Nachricht verbreitete sich mit ungeheurer Geschwindigkeit. Ein gewaltiger Schock für einen Teil der Deutschen, ein gewaltiger Jubel für den anderen. In Berlin gab es einen Generalstreik. Trauernde Menschenmassen zogen durch die Stadt, in einer Menge, wie es die Reichshauptstadt noch nie gesehen hatte. Von 1 Million Menschen war die Rede. Reichskanzler Wirth sagte seinen berühmten Satz, wonach der Feind rechts stehe. Eine späte Einsicht. 1 Million Reichsmark wurde zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Eine ungeheure Summe, die weder Kern noch Fischer noch die anderen einschüchterte. Sie hatten die Fliegerkappen aus dem Auto geworfen, mit der Maschinenpistole, sich Hüte aufgesetzt und den Nachmittag im Zoo verbracht. Die gute Sache feiern. Erst 3 Tage später reisten sie unbehelligt, unerkannt und enttäuscht aus Berlin ab. Sie hatten den wichtigsten Politiker ihrer Zeit ermordet, aber die Demokratie, ihr eigentliches Ziel, hatte überlebt. Unser Ziel ist die Beendigung der Party. Das Leben von Walter Lübcke war ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass man es immer noch weit bringen kann in Deutschland, auch wenn manch einer das Gegenteil behauptet. Geboren in kleinen Verhältnissen in Bad Wildungen in Nordhessen, Hauptschulabschluss, Bankkaufmann, 8 Jahre Bundeswehr, Studium der Wirtschaftswissenschaften, 1991 Doktorarbeit zum Thema Die frühen wirtschaftlichen Planungsversuche der Sowjetunion 1924 bis 28. Sozialismus zwischen Utopie und Pragmatismus. Schließlich ab 2000 Regierungspräsident in Kassel, wo er mit mehr als 1000 Mitarbeitern dafür sorgte, dass vom Verkehr bis zur Abfallbeseitigung den Bürgern der Alltag leichter gemacht wurde. Ein stetiger Aufstieg, den Lübcke seinem Fleiß verdankte und seiner Unbestechlichkeit. Ein Mann, den trotz der 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche eine große Bescheidenheit umgab. Als Junge vom Dorf hat sich Lübcke gern bezeichnet. Abgehobenheit war seine Sache nicht, eher eine selbstverständliche Bodenständigkeit. Walter Lübcke war keine schillernde Figur der Oberschicht wie Walter Rathenau, kein Großkapitalist, kein Literat, kein Theoretiker weit ausgreifender Gesellschaftsentwürfe, eher ein Pragmatiker. Wobei ein Mindestmaß an Anstand für ihn zu den Grundlagen der Politik und eines zivilisierten Lebens gehörte. Aber genau dieses Eintreten für Anstand und Menschlichkeit war für Walter Lübcke tödlich. Als ihn sein Sohn Jan Hendrik in der Nacht vom 2. Juni 2019 auf der Terrasse von Lübckes Haus im 900-Einwohner-Dorf Ister fand, hielt der 65-Jährige eine abgebrannte Zigarette in der Hand. Lübckes Körper war kalt. Oberhalb seines rechten Ohres blutete es aus einer 6 mm großen Wunde. Ein Projektil aus einer Rossi Kaliber 38 Spezial steckte in seinem Gehirn. Keine 100 Meter weiter dröhnte die Musik der alljährlichen Weizenkirmes. Die Schüsse auf Walter Lübcke waren der erste Mord der radikalen Rechten an einem deutschen Politiker seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Seit den 90er Jahren hat der rechte Terror in unserem Land 187 Menschen das Leben gekostet. Aber an einen Regierungspräsidenten hatten sich die etwa 12.000 äußerst gewaltbereiten Angehörigen dieser Szene noch nicht herangetraut. Nach Lübckes Tod sprach Bundespräsident Steinmeier von einem Alarmzeichen für unsere Demokratie. Er bekam viel Zustimmung, aber im Netz überschlugen sich die Sympathisanten des Mörders vor Schadenfreude. Die Drecksau hat den Gnadenschuss bekommen. Respekt, schrieb einer auf YouTube. Eine widerliche Ratte weniger, fehlen noch die anderen, ergänzte ein weiterer. Dem CDU-Mitglied Lübcke war zum Verhängnis geworden, dass er auf einer Informationsveranstaltung zur Flüchtlingskrise 2015 im Bürgerhaus der Gemeinde Lohfelden bei Kassel nicht ohne Stolz dargelegt hatte, wie gut organisiert die Unterbringung der ankommenden Notleidenden in der Gegend laufe. Es hatte eine durchaus patriotische Grundierung, als Lübcke sagte, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Es gab einige unter den rund 800 Zuhörern im Saal, die sich an dieser Bemerkung störten. Buhrufe waren zu hören. Einer brüllte, verschwinde! Lübcke ließ sich nicht beirren. Dass Politik nach Max Weber bedeutete, dicke Bretter zu bohren, das war ihm seit vielen Jahren bekannt. Die Ankunft hunderttausender Geflüchteter, das war schnell klar, war ein besonders dickes Exemplar. Aber es würde sich lohnen, für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft und auch für die Geflüchteten. Also ging Lübke noch einmal zurück in der Geschichte unseres Landes, bis zum Dritten Reich, und wie tödlich es selbst für jene Hellsichtigen war, die sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hatten. Solcher Hoffnungslosigkeit wollten die Verfassungsgeber der Bundesrepublik vorbeugen. Ich bin stolz, dass wir als Deutsche sagen, wer politisch verfolgt wird, der hat bei uns einen Anspruch auf Asyl. Es gab auch hier in der Region Menschen, die konnten nicht in die Schweiz, die konnten nicht nach Frankreich und konnten nicht nach Dänemark, weil sie nicht aufgenommen worden sind. Die kamen in Konzentrationslager. Und wir haben das Glück, dass wir sagen können, wir können Leuten, die politisch verfolgt werden, Asyl gewähren. Es gehörte zu Lübkes Pech, dass der Auftritt des Regierungspräsidenten per Video aufgenommen wurde. Einmal im Netz entwickelte sich eine regelrechte virtuelle Hetzjagd. Unfassbar, schrieb der Kasseler Pegida-Ableger Kagida keine 24 Stunden nach Lübkes Auftritt in Lohfelden unter dem Hashtag »Merkt euch die Namen«. Das Rechtsaußenportal PI News verlinkte das Video mit der Überschrift »Kasseler Regierungspräsident legt Deutschen nahe, das Land zu verlassen«. Am Schluss des Beitrags fiel das Wort »Volksverräter«. Schnell sprang die AfD auf den Hetzexpress. »Noch ist das unser Land, Herr Lübke«, polterte die Rechtsaußenpartei, als sie das Video auf ihre Facebook-Seite nahm. In anderen Foren wurde gejammert, dass »wir alle ausgetauscht werden sollen«. Und gleichzeitig wurde zur sich aufbauenden Hasswelle gegen Lübke mit Genugtuung gepostet: »Jetzt dreht sich die kleine Gutmenschenwelt aber gewaltig.« Es waren noch 3 Jahre und 7 Monate bis zum Mord während der Weizenkirmes in Istar. 3 Jahre und 7 Monate, bis man im Zuge der Mordermittlungen feststellte, wer in Lohfelden besonders laut »Bu« gerufen hatte und verschwinde. Die Stimme gehörte Stefan Ernst, einem mehrfach vorbestraften Neonazi, der offenbar mit der sorgsam geplanten Tötung von Walter Lübke sein Meisterstück abliefern wollte. Ernst war gut vernetzt in der radikalen Szene. Über sein Motiv sagte er: »Ich wollte, dass der Terror zu Ihnen kommt.« Der Mord an einem missliebigen Politiker als Notwehr, aber auch als Botschaft an die radikalen Gesinnungsgenossen. So wurde seine Tat auch von vielen Sympathisanten verstanden. »Selbstschuld, kein Mitleid. So wird es Merkel und den anderen auch ergehen«, hieß es beispielsweise auf Facebook. Ernst entstammte nicht, wie ein Großteil der Rathenau-Attentäter vor 100 Jahren, einem Umfeld der Kadettenschulen und Offizierscasinos. Aber auch sein Hass auf das moderne Deutschland und seine Ausländer begann früh. Schon sein Vater, ein SPD-Wähler und Betonbauer, hatte mit Vorliebe gegen Nichtdeutsche und Migranten gehetzt. Außerdem hatte er seinen Sohn Stefan brutal gezüchtigt. Wie Ernst bei seinen Vernehmungen später sagte, sei er in der Rangordnung der Familie stets auf dem letzten Platz gestanden. Noch hinter den 2 Hunden. Der Hass in Ernst wuchs. Mit 15 Jahren drang er erstmals mit einem Benzinkanister in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nachbarschaft ein. Ausländer töten. Er verschüttete das Benzin, legte Feuer, kam aber nicht dazu, den mitgebrachten Molotow-Cocktail zu zünden. Das Feuer konnte gelöscht werden. Mit 19, am Morgen nach dem Brandanschlag von Mölln, bei dem 2 türkische Mädchen und ihre Großmutter verbrannten, überfiel Ernst in einer Toilette auf dem Wiesbadener Hauptbahnhof einen jungen Kurden. Ernst rammte ihm von hinten ein beidseitig geschliffenes Messer 34 Zentimeter tief in den Oberkörper und stach noch einmal von vorne zu. Das Opfer überlebte knapp und musste mehrmals über Wochen im Krankenhaus immer wieder operiert werden. 1 Jahr später griff Ernst eine Asylbewerberunterkunft in Steckenroth an. Die Rohrbombe dazu hatte er selbst gebaut. Er legte dazu Feuer an einem PKW zwischen den Wohncontainern, wollte, dass die Rohrbombe mit dem Auto explodierte. Der Anschlag endete allein deshalb nicht tödlich, weil es beherzten Anwohnern gelang, den brennenden PKW zu löschen. Mit Anfang 20 war Ernst bereits ein in Mord- und Brandanschlägen geübter Rechtsterrorist. Nur die Sicherheitsbehörden tappten im Dunkeln. Erst als Ernst Monate später vor Bekannten mit seinen Taten prahlte, begann die Polizei gegen ihn zu ermitteln. In der Untersuchungshaft verletzte er einen weiteren Ausländer schwer mit einem abgebrochenen Stuhlbein. Ernst, daran gab es nun keinen Zweifel mehr, war bereits in sehr jungen Jahren ein äußerst gewalttätiger Mann, der mit seinen fortgesetzten Versuchen, andere schwer zu verletzen oder umzubringen, eine große Gefahr für die Allgemeinheit in Deutschland darstellte. Das Landgericht Wiesbaden verurteilte ihn nur zu 6 Jahren Haft. Nach 5 Jahren kam er frei. Während seiner Hafturlaube lernte er seine russischstämmige spätere Ehefrau kennen. Bis zu seiner Haftstrafe hatte Ernst alleine gehandelt. Im Gefängnis begegnete er der rechtsradikalen Zeitschrift Nation und Europa. Nach seiner Entlassung schloss er sich auf Vermittlung seines Schwiegervaters der NPD an. Nach 4 Jahren wurde er wegen nicht gezahlter Beiträge aus der NPD ausgeschlossen, aber da hatte Ernst bereits Kontakte zu anderen Neonazi-Organisationen wie Combat 18, Blood and Honor und Freier Widerstand Kassel. Auch zum NSU gab es Kontakt. Ernst brannte nun nicht mehr so offensichtlich darauf, alleine loszuziehen, um die von ihm so gehassten Ausländer anzuzünden, in die Luft zu sprengen oder mit einem langen Messer umzubringen. Stattdessen prügelte er sich nun zusammen mit tiefbraunen Gruppen bei Aufmärschen mit politischen Gegnern und der Polizei. Er legte auch akribische Listen mit den Namen sogenannter Feinde an, darunter ein Geschichtslehrer aus Kassel, den im Jahr 2003 eine Kugel zu Hause nur knapp verfehlte. Ebenso wie der Angriff auf einen Iraker vor einem Flüchtlingsheim, dem ein Unbekannter von einem Fahrrad aus ein Messer in den Rücken jagte. Ernst stand für beide Taten unter dringendem Verdacht, aber die Attacken konnten ihm nicht so nachgewiesen werden, dass es zu einer Verurteilung reichte. Trotzdem blieb Ernst ein Musterschüler des Neonazismus. Seine Polizeiakte hatte 37 Einträge. Noch im Jahr 2009 stufte das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen Ernst als gefährlich ein. In den kommenden Jahren zog sich Ernst zusehends in den Kreis seiner Familie zurück, was den Verfassungsschutz dazu bewog, ihn für abgekühlt zu erklären. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Hatte doch Ernst einfach die Strategie gewechselt. Er spendete nun Geld an die AfD, schaffte es, trotz seiner Vorstrafe, ein umfangreiches Waffendepot samt Uzi und Pumpgun an seinem Arbeitsplatz anzulegen, wo er auch mit Sprüchen auffiel wie »Volksverräter sollte man an die Wand stellen« oder »dass man Migranten in ein Flugzeug stecken sollte und später über dem Mittelmeer hinauswerfen«. Unter dem Pseudonym Game Over hetzte Ernst auch im Internet, wo er viele Tote ankündigte. Die Gebührenüberweisungen an die GEZ versah er mit Vermerken wie BRD-Hurensöhne, Volksverräterbehörde oder an die Wand mit euch. Abgekühlt? Nach widersprüchlichen Geständnissen von Ernst, in denen er erst sich selbst als ausführenden Täter, dann seinen Freund, den rechtsextremen Verfassungsschutzinformanten Markus H. als Todesschützen, schließlich Markus H. als anstiftenden Begleiter in der Mordnacht bezichtigte, wurde Stefan Ernst vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Mitangeklagte Markus H. kam mit einer Haftstrafe von 18 Monaten davon, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht befand, dass Markus H. eine Beihilfe zum Mord nicht nachgewiesen werden konnte. Das milde Urteil für Markus H. wurde von der Familie Lübkes und vielen anderen als tief ungerecht empfunden. Nicht nur hatte Markus H. mit Ernst immer wieder Schießübungen abgehalten, unter anderem auf ein Foto von Angela Merkel. Markus H. hatte auch mit Ernst die Veranstaltung in Lohfelden im Jahr 2015 besucht und sich danach immer wieder sehr abfällig über Lübke geäußert. Mehr als 250 Nachrichten hatten Ernst und H. über ihre Mobiltelefone ausgetauscht und später so gelöscht, dass die Polizei sie nicht wiederherstellen konnte. H.s frühere Lebensgefährtin hatte der Polizei berichtet, dass H. ihr gegenüber gedroht habe, dass, sollte er unheilbar erkranken, er bei einem Selbstmordattentat möglichst viele Kanaken mit in den Tod zu nehmen plane. Auch Ernst schilderte H. als überzeugten Nationalsozialisten, der den Holocaust leugne, was diesen nicht daran gehindert habe, sich in einer Wohnung voller Waffen und NS-Devotionalien stolz eine Originaldose des Nervengases Zyklon B als Stifthalter auf einen Tisch zu stellen. Trotz des milden Urteils stuft die Polizei Hessen Markus H. weiterhin als Gefährder ein, der jederzeit politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen könne. »Wir sind viele und wir werden immer mehr«, hatte Ernst noch im Jahr 2015 im Netz gejubelt, als er feststellte, dass bereits über 100.000 Menschen das Hetzvideo über Lübcke geklickt hatten. Gut zwei Jahrzehnte lang hatte sich Ernst in diversen rechtsradikalen Aktionen engagiert, ein Netzwerker aus Überzeugung, aber auch weil ihm seit seiner Verurteilung wegen des brutalen Messerangriffs auf der Bahnhofstoilette von Wiesbaden das legale Erwerben der von ihm so heiß geliebten Schusswaffen per Gesetz untersagt wurde. Schwer vorstellbar, dass jemand wie Ernst nicht diverse Helfer und Kollaborateure gehabt haben sollte. Trotzdem verurteilte ihn das Gericht wie einen Einzeltäter. Mehr gaben angeblich die Ermittlungen und die Indizien nicht her. Lautstarken Applaus aus dem rechtsradikalen Lager durfte Ernst trotzdem genießen, nachdem er Lübcke ermordet hatte. Ein Pegida-Mann sagte in die Kamera: Im Vergleich zur linksextremen Gefahr ist ein Mord, was weiß ich, alle zwei, drei Jahre aus irgendwelchen Hassgründen relativ normal. Ein anderer Pegida-Marschierer in Anglerweste und Rocker-Sonnenbrille rechtfertigte den Mord zufrieden als eine menschliche Reaktion. Wie es in den Wald hineingerufen wird, so schallt es wieder heraus. Noch hemmungsloser ging es auf der Internetseite von Pegida zu, wo einer beispielsweise seine Zustimmung zum Mord an Lübcke so ausdrückte: Für den wäre mir noch ein Müllsack zu schade. Ähnlich hatten sich 97 Jahre zuvor viele Deutsche an den Stammtischen und in den Burschenschaften geäußert. Viele aus dem deutschnationalen Milieu teilten die Hoffnung von Erwin Kern, dem damaligen Todesschützen. Durch Rathenaus Beseitigung sollte die Linke zum Losschlagen gereizt werden, damit die nationalen Parteien ans Ruder kämen. Und in der Tat war die Betroffenheit der Massen gewaltig, aber nicht wie geplant. Zwar strömten Millionen von Menschen auf die Straßen des Reichs, um ihre Trauer und Empörung kundzutun, aber es gab nur kleinere Ausschreitungen, keine großen, wie Kern es ersehnt hatte. Nicht die Erschießung der 1000 Arbeiter in Lichtenberg 1919 hatte die Massen so aufgebracht, wie jetzt die Ermordung dieses einen Mannes, der eigentlich sogar ein Kapitalist gewesen war, schrieb Sebastian Haffner später über die Trauerstimmung in Berlin. Zur Bestattung fanden sich ohne Zwang und ohne Drohung ein paar hunderttausend Menschen ein. Und nachher gingen sie nicht auseinander, sondern zogen stundenlang durch die Straßen in nicht enden wollenden Zügen, schweigend, grimmig, fordernd. Die Republik, sie war erschüttert, aber sie hielt fürs Erste. Möglicherweise stabilisierte der Mord an Rathenau sie sogar kurzfristig. Der Umsturz jedenfalls blieb aus. Es war nach dem Kapp-Putsch das zweite Mal, dass sich die Feinde von Weimar verschätzt hatten, und zwar gewaltig. Allein Rathenau, der die Versöhnung und Kooperation mit den anderen Nationen Europas angestrebt hatte, war nicht mehr, und es würde auch keinen deutschen Politiker geben, der es an Charisma mit ihm aufnehmen konnte. Jemand, der über die bloße Krisenverwaltung hinauswies. Bis eben Adolf Hitler kam, dessen Politik allerdings, so Haffner, das absolute Gegenteil von dem beinhaltete, was Rathenau angestrebt hatte. Statt Frieden, Aussöhnung und Kooperation wollte Hitler Hass, Vernichtung und Krieg. Mit einer Attitüde des Unbedingten, der Entschlossenheit, hatten Dichter und Philosophen wie Heidegger, Ernst Jünger, Karl Schmidt, aber auch Brecht und Horkheimer auf der Linken die Demokratie denunziert oder herabgesetzt. So beschreibt es Hans Magnus Enzensberger. Die Politiker des Mittelmaßes konnten da nicht mithalten. Sie wirkten blass und hilflos. Die Fähigkeit, die Ängste und Ressentiments, die Begeisterungsfähigkeit und die destruktive Energie der Massen zu mobilisieren, fehlte ihnen ganz und gar. Auch aus diesem Grund haben sie Hitler, der sich darauf wie kein anderer verstand, ausnahmslos unterschätzt. Es blieb der politischen Klasse am Ende kaum mehr übrig, als zwischen Lähmung und Panik zu lavieren. Fürs Erste gewannen diese Politiker des Mittelmaßes aber noch einmal die Oberhand. Sogar die Justiz und Polizei, die gerne die Mörder aus dem rechten Spektrum der Republik mit viel Nachsicht und Verständnis begleitet hatten, schien auf einmal doch entschlossen, die Attentäter Rathenaus mit Härte und Unnachgiebigkeit zu verfolgen. Eine Belohnung von 1 Million Reichsmark wurde ausgesetzt. Bernhard Weiß, Oberregierungsrat und Leiter der politischen Polizei in Berlin, begann sofort nach dem Tod Rathenaus eine groß angelegte Fahndung nach den Attentätern zu organisieren. In relativ kurzer Zeit hatte Weiß Erfolg. Alle Attentäter wurden gefasst, wobei Kern und Fischer den Handschellen durch ihren Tod entgingen. Beide hatten nach einer dreiwöchigen Flucht durch Nord- und Mitteldeutschland in einer Burg bei Saaleck in Sachsen-Anhalt Zuflucht gefunden. Das Anwesen gehörte einem Sympathisanten, der auf Reisen war. Weil die beiden Mörder nachts nicht auf Licht verzichten wollten, wurde die Polizei auf sie aufmerksam. »Wir wissen, wie wir zu sterben haben. Wir sterben für unsere Ideale. Unsere Nachfolger werden sich einstellen«, rief einer der beiden Attentäter von einem Burgturm, in dem sie sich zurückgezogen hatten. Die Polizei antwortete mit Schüssen. Eine Kugel traf Kern am Kopf. Fischer hob den sterbenden Mitverschwörer in ein Bett, legte sich daneben und erschoss sich dann selbst. Die Szene, die der Polizeifotograf später vorfand, war bizarr. Zwei junge Männer, sorgsam bis zu den Schultern zugedeckt, liegen scheinbar friedlich nebeneinander, als ob sie schliefen. Dem Bild haftete etwas romantisch-homosexuelles an, eingefasst in eine soldatische Tradition. Eine kitschige Inszenierung unter der Überschrift »Treue bis in den Tod«. Gegen insgesamt 13 Angeklagte begann der Prozess am 3. Oktober 1922 im Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik in Leipzig, der eigens für diese Veranstaltung ins Leben gerufen wurde. Wegen Mordes zu verantworten hatten sich der Fahrer des Mercedes Cabriolets Ernst Werner Techo, sein Bruder Hans Werner Techo und Ernst von Salomon wurden beschuldigt, das Attentat mit vorbereitet zu haben. Karl Tillesen, der Bruder des Erzberger Mörders Heinrich Tillesen, Hartmut Plaas und Willi Günther mussten wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht erscheinen. Der Oberreichsanwalt Ludwig Ebermeier war gewillt, echte Strafen zu verhängen, hielt sich aber auffällig zurück, als es darum ging, das Wirken der Drahtzieher im Hintergrund und die Natur der Organisation Konsul zu beleuchten. Als Begründung gab er später an, er wollte mit dieser Isolierung der Täter von ihren Hintermännern einer weiteren Vertiefung in der Spaltung der deutschen Gesellschaft entgegentreten, die seines Erachtens schon viel zu weit fortgeschritten war. So sahen die rund 600 Zuschauer und die zahlreichen Korrespondenten großer Tageszeitungen 13 Angeklagte, die kaum dem Schulalter entwachsen wirkten wie bartlose Pfadfinder, die einem unheimlichen Kodex unterworfen waren. Sie schienen kalt und ohne jede Reue und vor allen Dingen fest entschlossen, die Geheimnisse der Organisation Konsul zu wahren. Mit keiner Silbe erwähnten sie jene Organisation, die ihnen Geld und Struktur zur Verfügung gestellt hatte. Möglicherweise auch, weil sie überzeugt waren, dass ihnen sonst der Tod durch die Feme bevorgestanden hätte. Mit gleichgültiger Miene blickten die Angeklagten auf die Waffe, als wäre sie ein nebensächliches Küchengerät und nicht jenes Instrument, mit dem sie angeblich die Befreiung der Nation vollführen wollten, schrieb der Schriftsteller Josef Roth, der als Reporter im Saal war. Gleichgültig erörterte Techo die Schnelligkeit dieser Waffe im Schließfach und um den Mund des Herrn Kapitän Leutnant Tillesen liegt ein Lächeln der Verachtung für alle friedlichen Menschen im Saal, die so gar keine Ahnung haben von Waffen und Heldentaten. Dann erbrach sich nach ein paar Prozesstagen der Mitangeklagte Willi Günther, dessen Prahlereien gleich nach dem Attentat der Polizei frühe Spuren beschert hatten, mitten im Gerichtssaal. In der Nacht folgten ihm ins Krankenlager Ernst Werner Techo und Karl Tillesen, ebenfalls mit Erbrechen und Herzbeschwerden. Ihr Verhängnis, eine Packung Schokopralinen, gefüllt mit Arsen, die Günther als Geschenk zugegangen waren. Als der Prozess tags darauf fortgesetzt wurde, die drei Angeklagten wegen Unwohlseins in den Zellen bleiben durften, fehlte unter den Zuschauern auf einmal ein Prozessbeobachter namens Friedrich Wilhelm Heinz. Er war nach dem Giftanschlag vorzeitig abgereist. Gegen Ernst Werner Techo, den Fahrer des Attentats Mercedes, beantragte Ebermeier die Todesstrafe. Er entging ihr nur, weil er am letzten Prozesstag unter Tränen aussagte, er hätte Angst gehabt, dass Kern ihn umbringe, wenn er nicht mitmache. Bereits am 14. Oktober wurden die Urteile verkündet. 15 Jahre Zuchthaus für Ernst Werner Techo wegen Beihilfe zum Mord. 8 Jahre und ein Monat für Willi Günther. 4 Jahre für Hans-Gerd Techo wegen Beihilfe und Begünstigung. 3 Jahre für Karl Tillesen wegen Nichtanzeige eines Verbrechens. 5 Jahre für Ernst von Salomon plus 5 Jahre Verlust seiner bürgerlichen Ehrenrechte. Ebenfalls 5 Jahre bekam Waldemar Niedrich. 2 Jahre Gefängnis wegen Nichtanzeige eines drohenden Verbrechens bekam Hartmut Plaas. Die übrigen Angeklagten kamen mit sehr geringen Strafen davon oder wurden freigesprochen. Nicht einmal auf der Anklagebank gesessen hatte dagegen das wirkliche Führungspersonal der Organisation Konsul. Männer wie der Erhard-Stellvertreter Alfred Hoffmann oder Manfred von Killinger oder eben Erhard selbst. Ganz zu schweigen von den politischen Kräften im Hintergrund, für die die Angeklagten, wie all die anderen rechten Gewalttäter der 20er Jahre, lediglich die schmutzige Arbeit verrichteten, um die gehasste erste deutsche Demokratie zu zerschlagen. Die Spitzen des Militärs, die alten Eliten in der Justiz, des Adels, der Großgrundbesitzer und rechtsnationalen Parteien. Erhard hatte sich nach dem Mord an Erzberger nach Ungarn abgesetzt, kehrte aber im Herbst 1922 nach München zurück, wo er im November verhaftet wurde. Hier in Bayern konnte er von seiner Gefängniszelle aus bequem am Neuaufbau der Organisation Konsul arbeiten, die, schließlich in Bund Wiking umbenannt, über ungefähr 10.000 Mitglieder im Reich verfügte. Im Sommer des darauffolgenden Jahres floh Erhard in die Schweiz und kehrte später zurück, um in der rechtsradikalen Szene den Machtkampf mit Hitler zu suchen. Er hatte den Österreicher nie leiden können und für einen, wie er sagte, Idioten gehalten. Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit und die Massen, Hitlers Kapital, waren Erhard stets unangenehm. Er war ein Offizier, der die alte Ordnung als Diktatur wiederherstellen wollte, kein Politiker. Man kam nicht wirklich zusammen, auch wenn Erhard im Januar 1934 noch in einem bizarren Akt zum SS-Gruppenführer befördert wurde und seine Leute dort eingliedern sollte. Keinen Monat später hatte Reichsführer Heinrich Himmler Erhards Truppe wieder aussortiert. Im Sommer, als Hitler mit dem Röhmputsch die erste große Säuberung unter seinen Verbündeten in der SA durchführen ließ, wurde auch Erhards Zuhause von SS-Mördern heimgesucht. Er floh wieder in die Schweiz und ließ sich später in Österreich nieder, wo er ein ansehnliches Schloss im Waldviertel erwarb. Die Heirat des Emporkömmlings mit Margarete Victoria, Prinzessin zu Hohenlohe-Öhringen, hatten ihn zu einem vermögenden Mann gemacht. Er lebte nun als Schlossherr und Landwirt das Herrenreiterleben, von dem er immer geträumt hatte, bis er mit knapp 90 Jahren 1971 friedlich auf seinem Gut starb. Ernst von Salomon kam 1927 frei, obwohl er noch einmal 3,5 Jahre zusätzlich wegen des missglückten Mordanschlags in Bad Nauheim bekommen hatte. Zügig glitt er wieder in den politischen Untergrund ab. 1929 deponierte er eine Bombe im Reichstag, die allerdings keinen großen Schaden anrichtete. Eine Männerfreundschaft mit dem Verleger Ernst Rowohlt, der von Salomon zärtlich »meinen Bombenleger« nannte, verschaffte ihm Zugang zur Berliner Bohème, wo sich von Salomon als versierter Trinker und Schriftsteller hervortat. Das Gelöbnis treuester Gefolgschaft deutscher Schriftsteller gegenüber Hitler 1933 unterzeichnete von Salomon dann allerdings nicht. Stattdessen deckte er die jüdischen Starlektoren Rowohlts, Franz Hessel und Paul Meyer. Außerdem verliebte er sich in eine junge Literaturstudentin namens Ille Gotthelft, die nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 als Volljüdin galt. Er schützte sie, indem er sie als seine Ehefrau ausgab. Beide zogen sich 1940 nach Siegdorf in Oberbayern zurück, wo sie von den Nazis unbehelligt blieben. Aber auch wenn von Salomon vieles an den Nazis missfiel, blieb er doch ein überzeugter und radikaler Antidemokrat, der viele Vorlieben und Abneigungen der Faschisten teilte. Bis zum Kriegsende Mitglied der Reichskulturkammer, verdiente er zusätzliches Geld als Autor von Unterhaltungs- und Propagandafilmen der UFA. Vielmehr bin ich ein ganz korruptes Schwein geworden, das den schäbigen Rest von Seele glatt für die Brosamen verkauft, welche vom reich besetzten Tisch der UFA fallen, kokettierte von Salomon nicht ohne Stolz. Dieses Talent als deutschnationaler Entertainer bescherte ihm nach dem Krieg mit »Der Fragebogen« einen Bestseller der frühen Bundesrepublik. Der österreichische Autor Alfred Polgar erkannte die nach wie vor faschistische Grundverfasstheit des Werkes und schrieb, »Das ungeratene Dritte Reich werde im Fragebogen zurechtgewiesen wie ein ungeratener Sohn von seinem Vater, dem hierbei der Stolz über den Teufelsjungen im Auge blitzt.« Auch wenn sich von Salomon später in der Friedensbewegung engagierte, Verließ ihn doch nie eine tiefe Faszination für alles Soldatische und eine ebenso tiefe Abneigung gegen die westliche Demokratie und insbesondere für die amerikanische Kultur. Sogar die Sowjetunion war er bereit, jederzeit Amerika vorzuziehen. Trotz dieser demonstrativ antidemokratischen Verfasstheit genoss er einen gewissen Respekt in der Männerwelt des Hamburger Medienadels als Freund von Menschen wie Rudolf Augstein oder Henry Nannen, ehe er 1972 in Stöckte bei Winsen an der Luhe starb. Auch Ernst Werner Techo, der Fahrer des Mörder-Cabriolets, fremdelte mit dem Nationalsozialismus hitlerscher Prägung. Zwar hatte ihn Goebbels einige Male im Gefängnis besucht und er war nach seiner frühen Entlassung 1930 von einem Spielmannszug der NSDAP feierlich empfangen worden, aber es zeichnete sich bald ab, dass Techo die Nazis für vulgäre Wortbrecher hielt. Seine Unzufriedenheit kostete ihn seinen Job als Redakteur bei der NS-Zeitung Der Angriff. Als Bewerber für eine Offiziersausbildung wurde er auf Geheiß von Goebbels aussortiert. Techo kämpfte später noch im Volkssturm, geriet aber in russische Gefangenschaft und wurde kurz nach Kriegsende erschlagen, angeblich mit einem Spaten. Sein Bruder Hans Gerd hatte wesentlich weniger Probleme, sich mit der Vulgarität des Faschismus zu arrangieren. Er war Mitglied in der NSDAP und der SA und schaffte es immer wieder, materiell von den Nazis zu profitieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er in Darmstadt einen Verlag. Gerichtlich unbehelligt lebte er sicher in der von ihm abgelehnten Bundesrepublik, bis er hochbetagt im Alter von 87 Jahren im Mühltal verschied. Auch Karl Tillesen ging nach dem Absitzen seiner nur dreijährigen Haftstrafe eifrig daran, wieder in den rechten Sumpf einzutauchen. Er hatte schon vor dem Rathenau-Mord propagiert, dass allein Hitler und die NSDAP die Deutschen vor Al-Juda bewahren können. Folgerichtig schloss er sich später der NSDAP und der SS an. Obwohl er einer der führenden Köpfe der Organisation Konsul gewesen war und in der Völkischen Rundschau zum Mord an Rathenau aufgerufen hatte mit den Worten: Der jüdische Kutscher, der den Reichswagen in langjähriger Dunkelarbeit in den Sumpf gefahren hat, muss beseitigt werden, blieb ihm eine neuerliche gerichtliche Konfrontation mit seiner Schuld erspart, starb schließlich mit 87 Jahren in Krefeld. Tillesens ehemaliger Adjutant Hartmut Plaas wurde nach der Entlassung aus dem Gefängnis Bezirksleiter des Bundes Wiking in Thüringen. Er sympathisierte mit dem linken Flügel der NSDAP, der mit dem Röhmputsch ausgelöscht wurde. Über Wilhelm Canaris, dem Leiter der Abwehr des militärischen Geheimdiensts der Wehrmacht, gelang es Erhard Plaas einen leitenden Posten im sogenannten Forschungsamt zu verschaffen. Plaas hatte hier einen Überblick, welche Telefonanschlüsse von der Gestapo abgehört wurden. Plaas soll führenden Wehrmachtskräften und späteren Verschwörern wie von Moltke, von Donani und von der Schulenburg gewarnt haben. Im Frühjahr 1944 wurde Plaas von der Gestapo verhaftet, ins KZ Ravensbrück gebracht, wo man ihn am 19. Juli 1944, einen Tag vor dem Attentat auf Hitler in der Wolfsschanze, ohne Gerichtsverfahren erschoss. Die beiden Erzberger Mörder Heinrich Schulz und Heinrich Tillesen blieben im Ausland flüchtig, bis sich Hitlers Machtergreifung abzeichnete. Schon zwei Monate später durften sie sich in Sicherheit wiegen, da Reichspräsident Hindenburg eine Straffreiheitsverordnung erließ, in der es hieß, für Straftaten, die im Kampfe für die nationale Erhebung des deutschen Volkes zu ihrer Vorbereitung oder im Kampfe für die deutsche Scholle begangen worden sind, wird Straffreiheit gewährt. Tillesen trat der NSDAP und der SA bei, Schulz der NSDAP und der SS, wo er es bis zum Obersturmbannführer der Waffen-SS brachte. Nach dem Krieg gerieten beide in amerikanische Gefangenschaft und mussten sich schließlich vor bundesdeutschen Gerichten wegen des Mordes an Erzberger verantworten. Ein erster Prozess endete mit Freispruch wegen der Straffreiheitsverordnung des Dritten Reichs. In einem zweiten Verfahren wurde Tillesen wegen Mordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dann doch zu 15 Jahren Haft und Schulz wegen Totschlags zu 12 Jahren Haft verurteilt. Nach 5 Jahren bekamen die beiden 1952 Haftverschonung und die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Sie hatten noch ein langes Leben in der zweiten deutschen, von ihnen nicht gerade geschätzten Demokratie vor sich. Schulz starb 1979 in Eltville am Rhein mit 85 Jahren. Tillesen in Koblenz mit 90 Jahren. Eine richtig steile Karriere unter den Nazis jedoch schafften selbst die biegsamsten ehemaligen Mitglieder der Organisation Konsul nicht wirklich. Nicht einmal der jederzeit zur äußersten Brutalität bereite, sadistisch veranlagte Manfred von Killinger. In der Frühzeit des Dritten Reichs durfte er zwar kurz als Ministerpräsident von Sachsen fungieren, aber nach dem Röhmputsch geriet auch er in Verdacht, verlor sein Ministerpräsidentenamt und schaffte es trotz eifriger Bemühungen nie mehr zurück in die Spitze der Nazi-Hierarchie. Man traute ihm nicht mehr. Nicht einmal sein besonderer Ehrgeiz bei der Verfolgung der Juden in Osteuropa brachte ihn auch nur wieder annähernd dorthin zurück, wo er seinen eigentlichen Platz sah, irgendwo zwischen Himmler, Heydrich und Göring. Als die Rote Armee Bukarest eroberte, nahm sich von Killinger dort das Leben. Seine Frau und seine zwei Töchter folgten seinem Beispiel unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am besten kamen die Nationalsozialisten auf Dauer nicht mit den lebenden Umstürzlern Erhards zurecht, sondern mit den Toten. Niemand aus Erhards Kreis erfuhr umfassendere und tiefere Verehrung als Kern und Fischer, die Mörder von Rathenau. Sie wurden posthum zu edlen Vorkämpfern und Märtyrern stilisiert. Die Bewertung, ob jemand ein hinterhältiger und feiger Terrorist ist oder ein heiliger Pionier für eine vorzügliche Sache, hängt eben vom gesellschaftlichen und politischen Kontext ab. In der Nacht vom 17. Juli 1922 waren die Attentäter als Feinde der Republik auf einem Mistwagen von der Burg hinunter ins Dorf gebracht worden. Nach der Machtergreifung der Nazis wandelte sich Saaleck zur Wallfahrtsstätte zu deren Andenken. Am 16. Juli 1933 weihte der Besitzer von Burg Saaleck, Hans Wilhelm Stein, jener Mann, der die Terroristen 1922 erst versteckt hatte und dann nach München gefahren war, um ihnen neue Pässe und Geld zu besorgen, eine Gedenktafel am Ostturm seiner Burg ein. Inschrift: Hier starben am 17. Juli 1922 den Heldentod im Kampf um Deutschland unsere Kameraden Oberstleutnant zur See AD Erwin Kern und Leutnant AD Hermann Fischer, Brigade Erhard. Die Zeremonie wirkte wie ein Vorspiel zu jenem pompösen Akt, der tags darauf stattfinden sollte, die endgültige Aufnahme zweier rechtsradikaler Killer in die Ahnenreihe der Nazis. Kolonnen von SS-Männern waren angetreten auf den Saalewiesen, insgesamt 4.200, darunter die damals für kurze Zeit eingegliederten Kräfte der ehemaligen Brigade Erhard. Erhard hielt eine Ansprache, in der er Kern und Fischer pries. »Männlich, stolz und kühn tatet ihr eure Pflicht für das Vaterland.« Der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, sprach im Fackelschein von der erbarmungslosen Jagd auf zwei Kämpfer der deutschen Befreiung. Auch Ernst Röhm, ebenfalls im Fackelschein, feierte Kern und Fischer als Vorbilder für die SA und die SS. »Zwei Welten«, sagte Röhm, »scheiden sich an dieser Stelle«, die Welt der Feigen und die Welt der Soldaten. Dann legte er einen Kranz an der neu errichteten Grabstätte ab. Sie war jetzt ein Heldengrab. Auf dem Kranz stand: Für zwei junge Patrioten. Im Herbst desselben Jahres wurde ein massiver Stein am Grab von Kern und Fischer platziert, bezahlt von Hitler persönlich. Als Inschrift musste ein Zitat des Schriftstellers und Freiheitskämpfers gegen die napoleonische Besatzung Ernst Moritz Arndt herhalten. Tu, was du musst, sieg oder stirb, und lass Gott die Entscheidung. Davor wurde von der SS ein Kranz niedergelegt. Und ihr habt doch gesiegt. Kern und Fischer waren nun offiziell im Pantheon der deutschen Freiheitskämpfer angekommen, wo sie höchste Heldenverehrung genossen. 12 Jahre lang. Nach dem totalen Zusammenbruch des vermeintlich tausendjährigen Reichs galten Kern und Fischer dann zu Recht wieder als Terroristen in der Bundesrepublik und in der DDR, auf deren Gebiet Burg Saaleck nun lag. Die Gedenktafel auf der Burg wurde entfernt. Die Burg sollte zur Jugendherberge umgewandelt werden. Die markige Inschrift auf dem Grabstein auf dem Friedhof wurde mit einem Meißel unkenntlich gemacht. Es war wieder Ruhe in Saaleck. In der Bundesrepublik sortierten sich die Anhänger der extremen Rechten neu. Das Bekanntwerden des gewaltigen Ausmaßes des Holocaust verdunkelte den von ihnen gepriesenen Siegeszug des Faschismus im Dritten Reich, weshalb intelligentere Mitglieder der Bewegung sich zum Beispiel der Lesart des schon erwähnten Armin Mohler und seiner Theorie von der konservativen Revolution anschlossen. Mohler, ein gebürtiger Schweizer, später Chef der Siemens-Stiftung in München, versuchte seit den 60er Jahren, Rechtsextremismus auch in der Bundesrepublik wieder salonfähig zu machen. Er wollte den gesellschaftlichen Diskurs verändern und die kulturelle Hegemonie zurückerobern, die er von 68ern und einem linksliberalen Zeitgeist beherrscht sah. Umgeben von altem Adel, jungen Leuten und ehemaligen SS-Männern, dozierte Mohler darüber, dass ein Kartell von Siegermächten und Meinungsmachern die deutsche Politik im Banne von Auschwitz halte. Es hat ein paar Jahrzehnte gedauert, aber spätestens seit der Wiedervereinigung fällt das geistige Erbe solcher Geschichtsrevisionen auf zunehmend fruchtbaren Boden. Daneben hatte es immer offen neofaschistische Gewalttäter und illegale, offen nationalsozialistisch ausgerichtete Untergrundorganisationen gegeben, die nun auch wieder Zulauf erhielten. Die Anschläge von Hoyerswerda, Mölln und Solingen, die Mordserie der NSU, die Morde von Halle und Hanau, stets mordbereite Figuren wie Stefan Ernst, die seit den 90er Jahren zunehmende Eroberung der Straße durch die rechtsradikale Szene, das ist die eine Seite, die nun begleitet wird von den intellektuellen Nachkommen Mohlers wie Götz Kubitschek vom Antaios Verlag oder Leuten wie Martin Sellner und Martin Lichtmeß von der sogenannten Identitären Bewegung in Österreich. Mit Extremisten in Tarnanzügen, die noch in den 70er Jahren in dunklen teutonischen Wäldern herumrannten, konnten und können die allerwenigsten deutschen Bürger etwas anfangen. Wehrsportgruppen dieser Art galten als nicht salonfähig und der von ihnen propagierte Rechtsradikalismus stand lange Zeit auf ziemlich verlorenem Posten, gewissermaßen im Unterholz der Geschichte. Eine neue, salonfähige Rechte dagegen erhielt Auftrieb, auch durch Thilo Sarrazins im Jahr 2010 erschienenes Buch »Deutschland schafft sich ab«, in dem erstmals ein vermeintlich seriöser Politiker mit SPD-Hintergrund darlegte, dass Ausländer und Kopftuchmädchen Deutschlands Wohlstand und Wohlergehen auf Dauer aushöhlen und zerstören würden. Diese Angst um den Wohlstand der Deutschen war auch der Grund für die Gründung der AfD, zuerst einmal als Anti-Euro-Partei im Jahr 2013. Beiden, Sarrazin und der AfD, gelang, was jahrzehntelang schwer möglich schien, eine Verlagerung radikal rechter Ideen in Teile des konservativen Bürgertums. Die Ungewissheiten und Risiken einer krisenhaften Gegenwart werden in diesen Kreisen als Zumutungen empfunden. Aus den Sorgen wegen der fortschreitenden Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung werden Ängste vor dem Fremden empfacht. Dieses Fremde hat dunkle Hautfarbe und befindet sich auf dem Weg nach Deutschland oder ist längst hier und betet fünfmal am Tag Richtung Mekka oder sitzt in der Shisha-Bar, raucht Wasserpfeife und stellt deutschen Frauen nach. Man fühlt sich bedroht. Diese diffusen Ängste werden befeuert, indem eine neue intellektuelle Rechte Theorien anbietet, die diese Ängste konkretisieren und gleichzeitig lockt sie damit, mit diesen Ängsten aufzuräumen, sie zu vertreiben aus den Köpfen, Haushalten, Wohngegenden. Die große Flüchtlingswelle 2015 war das große Geschenk, auf das diese neue Rechte gewartet hatte. Die AfD wandelte sich von der Anti-Euro-Partei zur Anti-Flüchtlingspartei und schürt nun zusammen mit anderen immer neue Ressentiments vor einer Art Migrationstsunami, der Deutschen Wohnungen, Arbeit und Wohlstand wegnähme. Das deutsche Volk austausche und durch Massenzuwanderung vernichten werde. Sich gegen dieses Fremde zu wehren, so wird suggeriert, ist erste Bürgerpflicht und Notwehr zugleich. Der Untergang des Abendlandes stehe unmittelbar vor der schmiedeeisernen Haustür. In der komplizierten, krisenanfälligen Welt des 21. Jahrhunderts greift so die neue Rechte auf sehr alte Rezepte zurück. Wenn die Identität des Einzelnen durch die zunehmende Auflösung von festen Arbeitsbiografien und Milieus bedroht ist, propagiert die neue Rechte: Du bist immer noch ein weißer Deutscher und damit viel mehr wert als alles andere, das in deinen angestammten Lebensraum drängt. Leute, die diesen angstgetriebenen Ermächtigungsimpuls nicht teilen, werden als ahnungslose Gutmenschen verhöhnt. Medien, die den Glauben an eine Umvolkung von oben hinterfragen, als Lügenpresse beschimpft. Mit diesem Rollback sollen andere demokratisch-gesellschaftlichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte gleich mit abgeräumt werden. die Rechte für Homosexuelle, die Emanzipation der Frau, die zivilisatorische Übereinkunft etwa, Menschen, die eine dunklere Hautfarbe aufweisen, nicht mehr als Neger zu bezeichnen. Die Neger, das sind laut dem identitären Martin Lichtmeß seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nun die Deutschen selbst. Der deutsche Neger, ewig dankbar und stolz darauf, einen Zylinder und einen goldenen Nasenring tragen zu dürfen. Zylinder und goldener Nasenring, die Accessoires moderner Versklavung, um im Bild zu bleiben, gelte es abzuwerfen. »Der Islam ist nicht mein Feind. Unser größter Feind ist die Dekadenz«, bekannte Björn Höcke. Und es ist keine Frage, dass er die Heimat der Dekadenz in jenem Land verortet, welches Deutschland angeblich die ihm wesensfremde Demokratie aufgezwungen hat, Amerika. In der Tat hätte eine Idealgesellschaft in den Vorstellungen von Höcke wesentlich mehr Schnittmengen mit den Taliban in Kandahar als mit einem alleinerziehenden Vater in Manhattan. Das Zurückdrängen der Frauen an den Herd und ins Wochenbett, das Verbot der Homosexualität, eine streng hierarchisch gegliederte Diktatur basierend auf Stammeszugehörigkeit. Es ist nicht ohne Ironie, dass ausgerechnet die angloamerikanische Popkultur speziell der identitären Bewegung die Oberfläche lieferte, um dem alten rechten Denken ein zeitgeistiges Gewand zu verpassen. T-Shirts im Online-Shop der Identitären mit Aufschriften wie »White Lives Matter« oder »Celebrating Diversity« begleitet mit der Abbildung von Stahlhelmen und Gasmasken zeigen, wie ungeniert die neue Rechte die Popkultur des verhassten Westens für ihre Zwecke plündert. Dazu wird der Gestus des Pop, den der Rebellion und der Provokation eifrig genutzt. Es ist hier niemandem entgangen, dass die bislang politisch erfolgreichsten Protagonisten eines neuen rechten Populismus, Donald Trump und oft auch Boris Johnson, in ihrem Markenkern Entertainer und listige Clowns sind, die mit immer neuen Tabubrüchen die digitale Welt in Atem halten. Hinter poppigen Oberflächen lauern aber immer noch die blutigen Bausteine rechter Gedanken, die schon Männer wie Erwin, Kern, Hermann Fischer, Ernst von Salomon und Hermann Ehrhardt in rechte Terroristen verwandelt hatte, die Welt als ein bedrohlicher Ort, bevölkert von Feinden. Diese Feinde gelte es nach Carl Schmitt zu benennen, zu stellen und in der Folge zu bekämpfen. Eine Welt des ewigen Krieges, nicht des Friedens, der Zusammenarbeit und Übereinkünfte. Die Gesellschaft, die Leute wie Höcke und Kubitschek oder Sellner und Lichtmeß wollen, ist eine vordemokratische, in der die Ideale der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, zurückgenommen werden, ersetzt durch eine Art hierarchisch gegliedertes Gemeinwesen. Dabei ist klar, dass die Bundesrepublik der Gegenwart mit ihren demokratischen Institutionen, ihrer demokratischen Zivilgesellschaft und der festen Verankerung in einem demokratischen Europa nicht zu vergleichen ist mit der Weimarer Republik. Deren Stabilität war von Beginn an explizit bedroht. Sie wurde offen verächtlich gemacht und von den alten Machteliten nie akzeptiert. Die heutige antidemokratische Rechte und erst recht neonationalistische Gewalttäter hingegen finden, von einzelnen Sympathisanten abgesehen, zum Beispiel im Verfassungsschutz, bei der Bundeswehr und den Adelskreisen, keine Unterstützung im Establishment der demokratischen Parteien. Die Gefahr für die Demokratie stellt sich heute anders dar. Sie liegt im zu schwachen öffentlichen Bewusstsein über die Zerbrechlichkeit demokratischer Institutionen, in einer zu großen Selbstverständlichkeit, mit der die demokratische Verfasstheit des Staates betrachtet wird. Hinzu kommt, dass die heutigen Erben antidemokratischen Denkens ihre demokratiefeindlichen Ziele oft nicht offen thematisieren, wie dies noch nach 1918 geschah, sondern ihre Ziele durch Aushöhlung und Verdrehung von Begriffen betreiben. Diejenigen, die rassistische Ausgrenzung etwa von Flüchtlingen fordern, stellen sich selbst als Opfer undemokratischer Meinungskorridore dar. Der Slogan »Mehr Demokratie wagen« mit einem Konterfei Willy Brandts etwa wird so zu einem AfD-Wahlplakat. Dieses Versteckspiel kann man auch als ein Zeichen der Schwäche dieser Gruppen betrachten. Es zeigt aber die Notwendigkeit einer wehrhaften Demokratie und des Kampfes gegen die Brandstifter von heute. Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache. Nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. sagte Götz Kubitschek über die Pläne der neuen Rechten für eine radikal andere Welt. Die Party, so kann man die längste Friedensperiode in der Geschichte Europas, die Herrschaft demokratischer Institutionen und der Menschenrechte, die Schaffung von nie gekanntem Wohlstand für sehr viele bei einer gleichzeitigen Liberalisierung in fast allen Lebensbereichen natürlich auch nennen. Es wird Umsicht, gute Argumente, eine sozialere Politik, aber auch Entschlossenheit nötig sein, um diese Party gegen ihre Feinde zu verteidigen. Es liegt viel auf dem Tisch und es ist kein Spiel. Wenn jemand wie Stefan Ernst erst einmal offiziell und nicht mehr nur im Zwielicht des Internet als Freiheitskämpfer gefeiert wird, ist es jedenfalls zu spät. Sie hörten Berlin, 24. Juni 1922, der Rathenau-Mord und der Beginn des rechten Terrors in Deutschland. Von Thomas Hüetlin, gelesen von Richard Barenberg. Ein Hörbuch des Argon-Verlags.